Feuer mit dir! Hörst du, Joseph, was die Menschen rufen? Ich bin doch nicht taub. Das Volk von Paris hungert, es verlangt nach Brot. Wer kümmert sich schon um den Pöbel? Ihre Rufe sind so laut, dass nicht einmal die Königin sie überhören konnte. Ja, ich weiß, Marie Antoinette war völlig überrascht von der Not der Leute. Gebt ihnen doch Kuchen, hat sie gesagt, wenn sie kein Brot haben. Auf solche Ideen kann auch nur die Königin kommen. Sie ist eine Österreicherin, sie passt nicht zu uns. Hüte dich, du sprichst von ihrer Majestät der Königin. Ihre Spione sind überall im Schloss. Gehörst du auch dazu, Isabelle? Mon Dieu, red nicht so einen Unsinn. Ich bin ihre Zofe und weiß Gott, ihre Launen haben mich schon oft zur Verzweiflung getrieben. Für sie spionieren. Beim Leben meiner armen Mutter niemals. Frankreich im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es herrscht der Enkel des Sonnenkönigs, Ludwig XVI., gemeinsam mit der Tochter Maria Theresias, der im Volk überaus unbeliebten Marie Antoinette. Im Volk brodelt es. Die Brotpreise steigen von Jahr zu Jahr, aber auch das Bürgertum ist unzufrieden. Die Saat der aufklärerischen Ideen von Rousseau und Voltaire ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Die zu Wohlstand gekommenen Bürgerlichen in den Städten sind nicht länger gewillt, die Arroganz und die enormen Privilegien des Adels widerspruchslos hinzunehmen. Sie hoffen auf Reformen. Aber eine Revolution? Gott behüte, nein. Sie schauen neidisch auf England, wo zwar ein König regiert, aber ein Parlament die Gesetze erlässt. Habe ich eben etwas von Reformen gesagt? Gerade jetzt, wo sie am nötigsten wären, erlischt die reformierende Kraft des königlichen Absolutismus. Es fehlt durchaus nicht an Plänen, an kühnen Vorstellungen, an klugen Köpfen, ja gelegentlich nicht einmal an der allerhöchsten Geneigtheit des Königs von Frankreich. Aber die Kräfte des Widerstands sind stärker geworden als die Kräfte der Bewegung. Der Adel rächt sich für die politische Entmündigung durch Ludwig XIV. Er greift nach der Staatsführung, nach den wichtigen weltlichen und kirchlichen Ämtern und er erdrückt unter seinem gesellschaftlichen Übergewicht, seinem Reichtum und seinem politischen Konservativismus die mitunter vernünftigen Ideen des Königs und die Reformpläne der oft bemerkenswert tüchtigen Verwaltung. So bleibt die wichtigste innenpolitische Frage des Reiches, die Finanzfrage, ungelöst. Denn Frankreich, dieses mächtige und stolze Land im Herzen Europas, war zu dieser Zeit bankrott. Die Kolonialkriege in Amerika, das verschwenderische Leben am Hof von Versailles, die Privilegien des beherrschenden Adels, der keine Steuern zahlte, die vermögende Kirche, die nur widerstrebend und im geringen Umfang dem Staat Abgaben leistete, das waren die Gründe für die leeren Staatskassen im Lande Ludwigs. Bleiben die Bürger und die Bauern. Letzteren ging es am schlechtesten. Das Steigen der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und das noch stärkere Steigen der Pachten, die die Bauern für Großgrundbesitzer zu leisten hatten, kamen zunächst und vor allem dem Einkommen der Grundherren zugute, also meist den Adeligen, die oft am Hofe von Versailles ihrem nutzlosen Treiben nachgingen, Intrigen sponnen, den König auf der Jagd begleiteten, in dem Salon von Marie Antoinette ihr Vermögen verspielten. Es gehört keine große Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass solches Tun den Hass auf die Begünstigten schürte. Aber die Bauern sind nicht allein. Das Elend auf dem Lande findet in den Städten Bundesgenossen. Die Stadt des 18. Jahrhunderts wächst, weil die Einkünfte des Adels dort in prächtige Häuser investiert werden und der Bevölkerungsüberschuss vom Lande dort Arbeit und Unterschlupf sucht. Aber der Markt hat seine eigenen Gesetze. Das große Angebot der Arbeitskräfte drückt den Lohn und der unverhohlen zur Schau gestellte Reichtum des Adels verbittert die Tagelöhner, die oft nicht wissen, wovon sie ihr täglich Brot bezahlen sollen. Es bleibt trotzdem die Frage, wie die Dinge so auf die Spitze getrieben werden konnten. Die letzten 10 Jahre vor der Revolution bringen eine Anhäufung von Zündstoff. Ein langsames Abbröckeln der Agrarpreise begleitet die Regierungszeit Ludwigs XVI. Dabei ist das Korn noch weniger betroffen als der Wein, das zweite Schlüsselprodukt der Landwirtschaft. deren zunehmender Absatz durch die Entwicklung der Städte begünstigt worden ist. Nach einer Zeit hoher Preise in den Jahren 1766 bis 1778 erfolgt hier plötzlich ein nicht nur relativer, sondern absoluter Rückgang des Preisniveaus. Die Folge: eine klassische Überproduktion. Die Einkünfte der Mehrheit der Franzosen, der Kleinbauern also, die ohnehin schon unter den Abgaben ächzen, die sie dem Adel und der Kirche leisten müssen, gehen dramatisch zurück. Viele Bauern weigern sich, ihre Produkte angesichts der niedrigen Preise noch auf den Markt zu bringen. Verknappung ist die Folge, die Preise schnellen wieder nach oben. Für das täglich Brot müssen viele Tagelöhner 3/4 ihres Lohnes ausgeben. Gleichzeitig versucht der Adel mehr denn je, die hohen Stellen, vor allem die Staatsämter, ausschließlich für seine Söhne zu reservieren. 1781 wird das Edikt der 4 Wappenviertel erlassen, das den reinblütigen Adeligen 4 adelige Großelternteile das Recht vorbehält, ohne vorherigen Soldatendienst als Offiziere in die königliche Armee einzutreten. Das verbittert auch das Bürgertum, das in diesem Jahrhundert an Zahl, Wohlstand und Wissen gewachsen ist. Die soziale Dynamik jener Jahre entsteht aus den beiden nicht zu vereinbarenden Strömungen, aristokratische Reaktion und bürgerlicher Anspruch. Dazu das hungernde Proletariat und die unterdrückten Bauern, ein gefährliches Gemisch, das irgendwann explodieren musste. Welche Machtbefugnisse hatte der König von Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts? Welche Möglichkeiten, diese Explosion zu verhindern? Der König, nur Gott verantwortlich, hat alle Gewalt. Und die Lettre de Cachet, die geheimen Verhaftungsbefehle mit dem königlichen Siegel, sind zwar selten geworden, aber sie sind der deutlichste Ausdruck dieser Gewaltenkumulation. Der König ist der höchste Gerichtsherr, Herr über Legislative und Verordnungsgesetzgebung und zugleich von niemandem kontrollierter Chef der Exekutive. Nun ist Ludwig kein Mann mit Visionen. Er will bewahren, nicht erneuern. Am liebsten zieht er sich in seine Werkstatt zurück und bastelt. Sein ganzer Stolz sind Schlösser, die er mit dem Stolz eines tüchtigen Handwerkers vorführt. Es hätte einer herausragenden Persönlichkeit bedurft, um die Katastrophe, auf die das Ancien Regime zustürzte, abzuwenden. Dazu aber war Ludwig zu schwach. Ausgangspunkt für alles Kommende ist die Finanzkrise. Sie ist mehr als der Anlass, mehr als der Funke. Sie fasst alle gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten des alten, des Ancien Regime zusammen und hebt sie auf die Ebene der Macht, die zugleich die Ebene der Revolution ist. Calonne, der Finanzminister Ludwig des 16., entwirft noch einmal große Reformen zur Rationalisierung des Steuereinzugs im Königreich und schlägt dem König vor, sie seiner Versammlung von Notabeln, von angesehenen Adeligen zur Billigung vorzulegen, von der er hofft, sie werde fügsam genug sein, die steuerliche Gleichbehandlung aller Untertanen zu akzeptieren. Diese Notabeln von 1787 sind fast alle Privilegierte. Wie konnte der König, wie konnte sein Minister glauben, diese Männer würden brav sein und sich lenken lassen? Die adeligen Männer reagieren allergisch, sorgen für den Sturz Calonnes und verweigern seinem Nachfolger, immerhin einem der ihren, jeden Eingriff in ihre Steuerprivilegien. Als der König die Notabeln entlässt, bringen sie die öffentliche Meinung gegen Versailles auf. Mit der Auflösung der Notabelnversammlung begann die Adelsrevolte, die die Revolution einleitete. Calonnes Nachfolger war der Erzbischof von Toulouse, Brienne, der den Absolutismus faktisch unter Kuratel stellte, indem er einen Finanzrat als oberste Überwachungsbehörde einsetzte. Der Marquis de Lafayette, der dem Reformflügel der Notabelnversammlung angehörte und großes Prestige besaß, weil er im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg an Washingtons Seite gekämpft hatte, erklärte, dass nur eine Vertretung der gesamten Nation das Recht auf Steuerbewilligung habe. Dieser Hinweis auf die Generalstände, die Versammlung von Vertretern der drei Stände, des Adels, der Geistlichkeit und der städtischen Körperschaften, die zum letzten Mal im Jahre 1614 zusammengetreten war, wurde vom Pariser Parlament aufgegriffen. Die adeligen Parlamentarier, die auf ihre Privilegien auf keinen Fall verzichten wollten, glaubten, dass die Einberufung der Generalstände das geeignete Mittel sei, um die absolute Königsgewalt endgültig ihrem Willen zu unterwerfen. Als Antwort auf diese Herausforderung verfügte Ludwig XVI. Die Schaffung einer Cour plénière, einer großen Hofversammlung, bei der er selbst den Vorsitz führen und die allein das Recht zur Bestätigung der Gesetze haben sollte. Diese Reform, wenn wir sie denn so nennen wollen, denn im Grunde war sie erzreaktionär, traf nicht mehr den Nerv der Zeit. In ganz Frankreich protestierten die Adelige und die bürgerliche Opposition, freilich aus unterschiedlichen Gründen, gegen den Versuch Ludwig XVI., seine absolute Autorität wiederherzustellen. In Grenoble kam es am 7. Juni 1788 zu Straßenkämpfen zwischen Truppen des Königs und der Bevölkerung. Der Widerstand gegen das neue Instrument des Absolutismus erfasste auch den Klerus. Die hohe Geistlichkeit verweigerte Zahlungen an den Hof von Versailles. Angesichts der drohenden Allianz der privilegierten Stände mit der Bourgeoisie und dem bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch des Staates erklärte sich die Regierung jetzt bereit, über die Art der Berufung, die Wahlordnung und die Wähler- und Abgeordnetenzahl der Generalstände neu zu beraten. Am 8. August 1788 sagte der königliche Staatsrat zu, die Generalstände auf den 1. Mai 1789 einzuberufen und versprach den Vertretern der Nation die volle Ausübung aller Rechte, die ihr gebühren, zu übertragen. Gleichzeitig wurde die Cour plénière suspendiert. Das bedeutete Kapitulation des Hofes auf der ganzen Linie. Wenige Tage später, am 24. August, erklärte Finanzminister Brienne, dass die Regierung alle Zahlungen einstellen müsse, praktisch also Staatsbankrott. Der König entließ den erfolglosen Minister und rief Jacques Necker, der ihm schon früher als Finanzminister diente, in dieses Amt zurück. Der Mann, den der König im August 1788 von neuem beruft, ist nicht nur ein Bürgerlicher, sondern auch Ausländer. Beides keine Empfehlung für ein höheres Amt. Necker, Sohn eines deutschen Rechtsprofessors aus Genf, kam 1747 nach Paris. Er ist zunächst leitender Angestellter, dann Teilhaber der Telusson-Bank gewesen. Schon als junger Mann zeigte er eine geniale Begabung für Finanzgeschäfte, ein echtes Kind des protestantischen Genfer Bürgertums, das an allen Börsen Europas zu finden ist. 1763 hörte er frühzeitig vom bevorstehenden Abschluss des Friedensvertrags zwischen Spanien und England und wurde durch geschickte Spekulationen mit den Aktien der Compagnie des Indes reich. 1765 machte er sich selbstständig. Aus seinem Bankhaus wird ein Machtfaktor. Aber nun will er politische Macht, die allein ihm zur gesellschaftlichen Weihe verhelfen kann. Er wird in die Generalfinanzkontrolle berufen, zunächst als Beigeordneter, dann 1777 zum Generaldirektor ernannt. Dieser Emporkömmling ist ganz und gar nicht der Mann, der den Besteuerungsmodus von Grund auf zu ändern vermag und die Privilegierten zur Kasse bitten kann. Er ist Gefangener seiner Sucht nach Beliebtheit und finanziert den Krieg in Amerika mit Anleihen, vor allem solche auf Leibrente. Auch nachdem er durch Calonne ersetzt wird, bleibt er für Rentner und Finanzwelt der große Mann des Vertrauens. Einen Plan für die Reform des Staatswesens hat er nicht parat, als er vom König zurückgerufen wird. Doch zurück zum Pariser Parlament. Am 21. September 1788 beschloss es, die Generalstände ebenso wie im Jahre 1614 getrennt nach drei Ständen einzuberufen, von denen jeder Abgeordnete über eine Stimme verfügen sollte. Damit wollte sich die Aristokratie den endgültigen Sieg nicht nur über den Absolutismus, sondern auch über den dritten Stand sichern. Bei gemeinsamem Vorgehen der Privilegierten, des Klerus und des Adels wäre der immer in der Minderheit geblieben. Das aber wollte der selbstbewusst gewordene dritte Stand nicht tatenlos hinnehmen. Die Allianz mit der Aristokratie gegen den Absolutismus zerbrach. Der dritte Stand forderte die Verdoppelung seiner Abgeordnetenzahl in den Generalständen, das heißt gleich starke Vertretung wie für Adel und Klerus zusammen. Außerdem sollte nach Köpfen und nicht nach Ständen abgestimmt werden. Im Dezember 1788 akzeptierte das Pariser Parlament die Verdoppelung des dritten Standes, schob jedoch die Entscheidung über die Abstimmungsmethode noch hinaus. Ein Sieg der Bourgeoisie. Sie übernahm endgültig die Führung der Opposition. In den ersten Monaten des Jahres 1789 führten Teuerung und Versorgungsschwierigkeiten zu Hungerrevolten und lokalen Empörungen in mehreren Provinzen. Die Ernte des vergangenen Jahres war schlecht ausgefallen. Der Brotpreis erreichte seinen höchsten Stand seit 1709. Bettler- und Räuberbanden durchzogen das Land. Eine revolutionäre Stimmung machte sich breit. Das Vertrauen in die Autoritäten war untergraben. Die intellektuellen Wortführer des politisch rechtlosen dritten Standes verlangten einen Umsturz des alten Regimes. Sie entwarfen in zahllosen Broschüren, Flugschriften und Abhandlungen Vorschläge zur gesellschaftlichen Neuordnung. Der König hat Neckar zurückgeholt. Das Volk jubelt. Neckar, dieser Emporkömmling. Die Königin hat heftig protestiert. Aber diesmal hat sich ihr erlauchter Gemahl Ludwig durchgesetzt. Ja, es ist wie ein Wunder. Das hat ihn aber auch ein teures Collier gekostet. Was du so alles weißt? Reiner Hofklatsch. Und wenn du recht haben solltest, so etwas zahlt Neckar aus seiner eigenen Schatulle. Ja, er ist geschickt, wie eine Made, die sich durch den Speck frisst. Für einen Ausländer hat er es weit gebracht. Ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen, Joseph. Was? Aber du darfst es niemandem verraten. No. Neckar hat wieder einmal die Spielschulden der Königin bezahlt. 100.000 Livre, die sie in einer einzigen Nacht verspielt hat. 100.000 Livre? Dafür könnte ich mir ein Schiff und eine Plantage in Westindien kaufen. Oh, es ist furchtbar. Der Hof von Versailles ist zu einer Spielhölle verkommen. Es ist die Leidenschaft der Königin. Kein Wunder, wenn sich ihr Gemahl, der König, öfter in seiner Bastelwerkstatt betätigt, statt im Ehebett. Aber Marie Antoinette hat doch genug Verehrer, die ihr den Hof machen. Schweig still! Oder willst du im tiefsten Verlies der Bastille landen? Mir machen sie keine Angst mehr. Hörst du nicht das Knirschen im Gebälk der Monarchie? Die Majestäten sollen nur aufpassen, dass sie nicht selbst in der Bastille landen. Jetzt reicht es aber, Joseph. Ich will kein Wort mehr hören. Geh lieber in die Küche und sieh nach, ob das Nachtmahl angerichtet ist. Und wenn es Kapaun gibt, dann vergiss nicht, etwas für uns auf die Seite zu tun. Ja. Und bring den roten Wein, den aus der Provence. Ja. Ende Januar 1789 erließ Ludwig XVI. Die Wahlordnung zu den Generalständen, die bestimmte, dass die Abgeordneten des Adels, des Klerus und des dritten Standes getrennt gewählt werden sollten. Alle Mitglieder der Aristokratie, alle hohen und niederen Geistlichen waren wahlberechtigt. Beim dritten Stand gingen die Wahlen in zwei Stufen vor sich. Wahlberechtigt waren alle mindestens 25 Jahre alten männlichen Franzosen, die einen festen Wohnsitz hatten und direkte Steuern zahlten. Diese Bestimmung schloss 90% der erwachsenen Bevölkerung von der Teilnahme am politischen Entscheidungsprozess aus, weil damals nur jeder 10. Franzose ein hinreichendes steuerpflichtiges Einkommen besaß. Die Vertretung des dritten Standes bestand ausschließlich aus Bürgerlichen. Kein Bauer und kein Angehöriger der städtischen Unterklassen wurde gewählt. Während sich die Wahlen ihrem Ende zuneigten, kündigten sich bereits die Vorboten für die kommende Katastrophe an. Die Not der Erwerbslosen stieg ins Unerträgliche. Auch diejenigen, die Arbeit hatten, hungerten angesichts der horrenden Lebensmittelpreise. Am 28. April 1789 kam es in der Pariser Vorstadt Saint-Antoine, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, zu einem Aufruhr und zur Plünderung der Betriebe eines Tapetenfabrikanten und eines Salpeterherstellers. Man beschuldigte sie, sich in Wahlversammlungen über die Not des Volkes lustig gemacht zu haben. Mehrere hundert Arbeiter und Arbeitslose leisteten dem Militär, das der Pariser Polizeipräsident zur Unterdrückung des Aufruhrs einsetzte, erbitterten Widerstand. Über 20 Tote und doppelt so viele Verwundete blieben auf dem Platz. Einige Anführer der spontanen Empörung wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Andere auf die Galeeren geschickt. Das Wahlergebnis zu den Generalständen zeigte, dass die revolutionäre Bewegung bereits Angehörige der privilegierten Stände ergriffen hatte. Es wurden 291 Geistliche, 270 Adelige und 578 Mitglieder des dritten Standes gewählt. Über zwei Drittel Abgeordnete des Klerus waren Landpfarrer, die bürgerlichen Forderungen zuneigten. Auch etwa ein Drittel der gewählten Aristokraten war bereit, mit dem dritten Stand gemeinsame Sache zu machen. Darunter der Marquis de Lafayette, der, wie schon gesagt, in Amerika an der Seite Washingtons für die Unabhängigkeit der amerikanischen Siedler gekämpft hatte. Etwa die Hälfte der Abgeordneten des dritten Standes waren Rechtsanwälte, darunter auch Maximilien Robespierre, der einer der interessantesten und brillantesten Köpfe der Revolution werden sollte. In Zeiten des Absolutismus waren die wirtschaftlichen Aussichten vieler Advokaten trübe und sie hofften, in der neuen Ordnung Karriere machen zu können. Mit etwa 100 Abgeordneten war die Gruppe der Bankiers, Kaufleute und Industriellen vertreten. Über 50 wohlhabende Grundbesitzer, die von Bauern gewählt worden waren, erschienen ebenfalls als Repräsentanten des dritten Standes. Die übrigen waren Gelehrte, Publizisten, Ärzte, Offiziere und andere Mitglieder des Bildungsbürgertums. Als diese Abgeordneten am 2. Mai 1789 dem König vorgestellt wurden, gaben seine Majestät zu erkennen, dass er die traditionelle Unterscheidung der Stände beibehalten wolle und nicht gesonnen war, eine Diskussion über den Staatsnotstand zuzulassen. Bei der feierlichen Eröffnungssitzung am 5. Mai legte Necker in seinem Rechenschaftsbericht kein politisches Programm vor, ließ die Verfassungsfrage völlig unbeachtet und sagte auch nichts darüber, ob nach Ständen oder nach Köpfen abgestimmt werden sollte. Ihm lag, wer will es ihm verdenken, allein an der Sicherung der Finanzen. Die Regierung suchte nach wie vor, den Absolutismus aufrechtzuerhalten und wollte lediglich erreichen, dass die Generalstände die riesige Staatsschuld beseitigen sollten. Damit versäumte sie die letzte Gelegenheit, ein Bündnis mit dem dritten Stand einzugehen und eine bürgerlich-konstitutionelle Monarchie wie in England zu schaffen, wo das Bürgertum ein Jahrhundert zuvor in der glorreichen Revolution sich den Adel als schmückende Spitze einverleibt, ihm seine politischen Privilegien zwar genommen, die sozialen Vorrechte aber gelassen hatte. Die Abgeordneten des dritten Standes, die sich als Patrioten und Repräsentanten der öffentlichen Meinung verstanden, traten kühn auf und waren entschlossen, dem Privilegiensystem den Garaus zu machen. Einige Deputierte aus der Bretagne schlossen sich im bretonischen Club zusammen, aus dem später der berühmt-berüchtigte Jakobiner-Club hervorging. In Anlehnung an das britische Unterhaus legten sich die Deputierten des dritten Standes die Bezeichnung Abgeordnete der Gemeinen zu, verweigerten die befohlene Trennung nach den Ständen und riefen die Abgeordneten des Klerus und des Adels auf, sich ihnen anzuschließen. Nachdem eine Anzahl von Geistlichen zum dritten Stand übergelaufen war, beschloss dieser am 17. Juni mit einer Mehrheit von 490 zu 90 Stimmen, sich in eine Nationalversammlung umzuwandeln, deren Ziel die Ausarbeitung einer neuen Verfassung für Frankreich sein sollte. Dieser Beschluss, der die Souveränität vom König auf die Nation übertrug, war revolutionär. An die Stelle der Privilegienordnung setzte er das moderne, auf Rechtsgleichheit beruhende Repräsentativsystem. Die Nationalversammlung beeilte sich, mit ihrem ersten Dekret die bourgeoisen Staatsgläubiger zu beruhigen, indem sie ihnen zusagten, für die Schulden des bankrotten Feudalsystems aufzukommen. Am 19. Juni sprach sich der Klerus mit einer Mehrheit von 12 Stimmen für die Vereinigung mit der neuen Nationalversammlung aus. Die Adeligen hingegen wollen nicht nachgeben und bedrängen den König, die Generalstände aufzuheben. Als die Abgeordneten der soeben konstituierten Nationalversammlung am 20. Juni ihr Sitzungslokal verschlossen fanden, begaben sie sich in einen nahegelegenen Saal, in dem die Versailler Adeligen ihre Ballspiele abzuhalten pflegten. Dort leisteten sie den berühmt gewordenen Ballhausschwur und verpflichteten sich feierlich, niemals auseinanderzugehen und sich überall zu versammeln, wo es die Umstände gebieten sollten, bis die Verfassung des Königreichs ausgearbeitet ist und auf festen Grundlagen ruht. 3 Tage später befahl der König, diesen Beschluss aufzuheben. Doch die Versammlung ließ sich nicht einschüchtern. Sie weigerte sich und erklärte die Immunität ihrer Mitglieder und versicherte, dass sie nur der Gewalt der Bajonette weichen werde. Ludwig, wie immer unentschlossen und nachgiebig, wenn er Widerstand spürte, steckte zurück und unterstellte damit faktisch seine Macht den Vertretern der Nation. Er empfahl dem Klerus und dem Adel, sich den Repräsentanten des dritten Standes anzuschließen. Am 9. Juli beschlossen die Abgeordneten, den Namen verfassunggebende Nationalversammlung anzunehmen. Dies bedeutete nichts weniger als die endgültige Grablegung der alten Ordnung und die Errichtung des ersten modernen Parlaments auf dem europäischen Festland. Auch wenn das viele Zeitgenossen nicht wahrhaben wollten. Aber der König spielte ein doppeltes Spiel. Trotz seiner Konzessionen hoffte er, die revolutionäre Versammlung mit Waffengewalt zu sprengen. Unter dem Vorwand, Volksunruhen vorzubeugen, befahl er 20.000 Mann, darunter Schweizer und deutsche Söldner, im Raum Versailles und Paris zusammenzuziehen. Diese Truppenbewegungen blieben natürlich nicht unbemerkt. Die Volksmassen waren überzeugt, dass die Aristokratie ein Komplott schmiede, um die Revolution in Blut zu ersticken. Tausende sammelten sich um die zahlreichen, auf allen Pariser Plätzen angebrachten Plakatanschläge, die vor Provokationen gegen Adelige warnten. In dieser Stimmung befindet sich die Stadt, als der König einen verhängnisvollen Fehler begeht und Jacques Necker, den populären Finanzdirektor, entlässt. Ja, er verbannt ihn sogar aus dem Land und ersetzt ihn durch den ultrakonservativen Höfling Breteuil. Das ist für die Bewohner von Paris der Beweis einer aristokratischen Verschwörung. Die ganze Stadt hält sich angesichts der Nachrichten der letzten Tage von den Soldaten des Königs für belagert und ist überzeugt, dass sie bald zerstört und zur Plünderung freigegeben wird. So stehen die Pariser nicht etwa auf, um die Nationalversammlung und ihre Errungenschaften zu retten, beileibe nicht. Ihre Erhebung ist nur die logische Folge ihrer Entschlossenheit, sich selbst zu retten. Die Reaktion an diesem warmen Nachmittag des 12. Juli jedenfalls tritt sofort ein. Die Menge im Garten des Palais Royal sammelt sich um spontan auftretende Redner und trägt dann im Triumph die Büste Neckars durch die Stadt. Auf dem Platz Ludwig der 15. kommt es zum Zusammenstoß mit der Kavallerie des aus deutschen Soldaten bestehenden Regiments Royal Allemande. Daraufhin verlassen Soldaten der Garde Française ihre Kasernen und schließen sich dem Aufstand an. In der Nacht werden die französischen Soldaten auf das Marsfeld zurückbefohlen, bleiben aber fortan passiv. Spätestens jetzt wird deutlich, dass sich der König auf seine Truppen nicht verlassen kann. Unterdessen zerstört das Volk die Ämter des Stadtzolls und vertreibt die königlichen Zolleinnehmer. Tausende stehen vor dem Rathaus und rufen nach Waffen. Die Wahlmänner der Pariser Distrikte bilden einen ständigen Ausschuss, in dem sie die Mehrheit haben, und beschließen die Aufstellung einer Bürgermiliz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit. Das ist die Geburtsstunde der Nationalgarde. Eine ganze Stadt wacht. Als der Morgen des 14. Juli graut, drängt es das Volk inzwischen mit Gewehren bewaffnet zur verhassten Bastille, einer mittelalterlichen Zwingburg, die als Staatsgefängnis diente und als Symbol des Despotismus galt. Die Mauern dieser Festung waren 30 Meter hoch, der wassergefüllte Graben 25 Meter breit. Der Gouverneur der Bastille, Launay, verfügt nur über eine kleine Truppe von 80 Kriegsinvaliden und 30 Schweizer Garden. Er hat die Vorhöfe geräumt und sich hinter den Gräben verschanzt. Er verspricht einer Abordnung des Rathauses, nicht zu schießen, wenn er nicht angegriffen wird. Aber gegen 1 Uhr mittags gelangt die Menge durch die Höfe bis an die Zugbrücke. Launay fühlt sich bedroht und gibt seinen Soldaten den Feuerbefehl. Etwa 100 Belagerer werden niedergestreckt. Im Rathaus weckt die Meldung des Massakers die Wut des Volkes. Die Menschen schreien Verrat und schwören Rache. Etliche Bürger und 300 Soldaten schleppen 4 am Morgen erbeutete Kanonen zur Bastille und bringen sie vor der Zugbrücke in Stellung. Es ist 5 Uhr. Launay bietet die Übergabe der Burg an. Die Belagerer nehmen die Kapitulation an. Kaum sind die Brücken heruntergelassen, drängt die Menge ins Innere. Es beginnt die lange Reihe der grauenhaften Massaker, die auf Jahre hinaus alle großen Tage der Revolution und alle gegenrevolutionären Erhebungen kennzeichnen werden. 3 Offiziere der Besatzung und 3 Soldaten werden ermordet. Launay, dem man halbtot die Seine-Quais entlang geschleift hat, wird am Gräveplatz gelyncht. Doch weder die Revolutionäre noch der Hof kommen auf den Gedanken, dass die Bastille, dieses gewaltige, fast leere Gefängnis, schon Schauplatz der entscheidenden Schlacht gewesen sein könnte. Und tatsächlich gehen die Unruhen während der nächsten Tage weiter, genährt von wilden Gerüchten und von der kollektiven Angst. Am Tag der Erstürmung der Bastille bedrängen die Königin und der Bruder des Königs, der Graf von Artois, Ludwig, sich nach Metz in den Schutz zuverlässiger Truppen zu flüchten. Der ältere der beiden Brüder, der Graf von der Provence, ist gegenteiliger Meinung. Und wieder schwankt der Herrscher, zögert unentschlossen. Er entscheidet sich zum Bleiben, also zum Nachgeben. Am 15. Juli kündigt er der Nationalversammlung persönlich den Abzug der Truppen an. Die Abgeordneten klatschen Beifall. Am 16. Juli ruft Ludwig Necker zurück, dem er 5 Tage zuvor den Abschied gegeben hatte. Am selben Tag hat Lafayette den Befehl über die Nationalgarden übernommen. Am Tag darauf, am 17., begibt sich Ludwig der 16. persönlich nach Paris, umbrandet von einem großen Volksauflauf, geleitet von der Nationalgarde. Der Empfang ist ziemlich kühl. Aber bei der Rückfahrt vom Rathaus, wo der König die 3-farbige Kokarde getragen hat, kommt Beifall auf. Denn die Trikolore trug die Farben der französischen Hauptstadt, blau und rot, und dazwischen die weiße Farbe der Bourbonen-Dynastie. Die Revolution hat gesiegt. Und eine erste Welle von Emigranten rollt ins Ausland. Der Bruder des Königs, der Graf von Artois, die Prinzen von Condé und Conti, der Marschall von Broglie und die Polignacs haben sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli aus dem Staub gemacht. In Versailles bildet das riesige, halbverwaiste Schloss einen melancholischen Rahmen für die königlichen Gewohnheiten. Der Nordflügel, in dem die Condés gewohnt haben, ist fast ausgestorben. Der Südflügel, der Flügel der Lebensfreude, in dem der Graf von Artois und die Polignacs lebten, bleibt verschlossen. Ach, was sind das bloß für Zeiten, Joseph? Nichts ist mehr, wie es mal war. Was soll bloß werden, wenn das Volk von Paris Politik macht und nicht die Minister des Königs? Was soll dieses Jammern? Wir leben in einer glorreichen Epoche. Vive la Révolution! Wir werden die Aristokraten aus ihren Palästen vertreiben, ihre Privilegien auf den Müll der Geschichte werfen. Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, das sind die heiligen Parolen der Nationalversammlung. Wir zerreißen die Ketten, die uns seit Jahrhunderten zu Gefangenen gemacht haben. Das klingt ja alles sehr heroisch. Ja. Aber wovon soll ich Brot kaufen, wenn meine Herrin mich entlässt? Wo habe ich ein Dach über dem Kopf, wenn der Pöbel das Schloss stürmt und meine Herrschaft vertreibt? Sei nicht so kleinmütig, Isabelle. Bist du etwa zur Sklavin geboren? Und willst du als Sklavin sterben? Ich werde noch heute Versailles verlassen und mich im Club der Jakobiner melden. Die Revolution braucht Patrioten wie mich. Und wovon willst du Brot und Wein kaufen? Wovon dein Hemd? Die Luft der Freiheit wird mich sättigen. Der Geist der Revolution wird mich kleiden. Und Wein werden mir die Bürger von Paris spendieren. Nur die Kleinmütigen und Ängstlichen sorgen sich um die Zukunft. So tu, was du nicht lassen kannst. Aber komm in der Nacht nicht angeschlichen und bettle um die Reste von der Tafel der Königin. Ein Revolutionär bettelt nicht. Ja, er fordert. Und er kämpft. Leb wohl, meine Liebe. Zögere nicht so lange, mir zu folgen. Die Klasse, der du dienst, ist dem Untergang geweiht. Adieu, Joseph. Nimm dich in Acht. Die Agenten der Aristokratie sind überall. Und sie sind mächtig. Gib mir Nachricht, wo du Quartier gefunden hast. Die Wirkung der Pariser Revolution auf das ganze Land war gewaltig. In allen Städten wurden neue bürgerliche Magistrate gewählt und Nationalgarden gebildet. Überall waren die notleidenden Unterklassen überzeugt, dass die Aristokratie Getreide hortete, um die Brotpreise in die Höhe zu treiben. Überall forderten sie die Abschaffung der indirekten Steuern und die Bestrafung der Kornwucherer. Ständig befürchteten sie, dass das Adelskomplott sich umherziehenden Räuberbanden bediene, um die ersehnte, nahe geglaubte Gleichheit aller Menschen zu verhindern. Die Bauern bewaffneten sich, zogen vor die Schlösser und Burgen der Adeligen und verlangten die Öffnung der Archive und die Auslieferung der Urkunden, aufgrund derer sie Feudalabgaben zahlen mussten. Auf dem Dorfplatz oder im Walde entfachten sie Scheiterhaufen und verbrannten die alten Pergamente. Wurde ihnen die Herausgabe verweigert, so zündeten die Bauern das Herrenhaus an und hängten den starkköpfigen Besitzer auf. Oder sie ertränkten ihn und seine Familie gleich im Dorfteich. Die Bauern bemächtigten sich der öffentlichen Gewalt im Dorf und jagten die Steuereintreiber oder ihre Agenten davon. Unter dem Druck der Bauernunruhen vollzog die Nationalversammlung einen gesetzgeberischen Akt von folgenschwerer Bedeutung. Denn sie versetzte der ständischen Ordnung den Todesstoß. Die Abgeordneten erkannten, dass die Aktionen des Landvolks nicht mehr rückgängig zu machen waren und sanktioniert werden mussten, um die Einheit der revolutionären Kräfte nicht zu gefährden. Und weil die Abgeordneten so munter beim Abschneiden der alten Zöpfe waren, wurde auch die Ausarbeitung einer geschriebenen Verfassung in Angriff genommen. Nach dem Muster der Verfassungsakte Virginias, der Deklaration der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten und der amerikanischen Verfassung von 1787 beschloss die Versammlung, auch an die Spitze der neuen französischen Konstitution eine feierliche Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte zu stellen. Vom 20. bis zum 26. August wurde jeder einzelne der 17 Artikel, die von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgingen, eingehend beraten. Die Abgeordneten legten über 50 verschiedene Entwürfe vor. Auch Thomas Jefferson, einer der Väter der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der 1789 Gesandter der Vereinigten Staaten am französischen Hof war, wurde bei den Beratungen herangezogen. Die im Geist der Aufklärung abgefasste Deklaration, die polemischer, aggressiver und schärfer als ihr amerikanisches Vorbild war, kann als Todesurkunde des alten absolutistischen Regimes gelten. Die Menschenrechtserklärung bekräftigte die naturrechtlichen, unabhängig vom Staat bestehenden Freiheiten. Sie beruhte auf der Überzeugung, dass die Wohlfahrt des Gemeinwesens von der Rechtssicherheit und persönlichen Unverletzlichkeit jedes Einzelnen abhänge. Ihr erster Artikel betonte, dass die Menschen frei und gleich an Rechten geboren werden und es bleiben. Der nächste Artikel enthielt den Katalog der Menschenrechte: Freiheit, Sicherheit, Eigentum und Widerstand gegen Unterdrückung. Der Umstand, dass das Eigentum als unverletzliches Naturrecht genannt wurde, bewies den bürgerlichen Charakter des Dokuments. Von sozialen Bestimmungen, die für die Unterklassen von eminenter Bedeutung waren, enthielt die Menschenrechtserklärung kein Wort. Der König verweigerte sowohl den Dekreten über die Abschaffung des Feudalwesens als auch der Menschenrechtserklärung seine Unterschrift. Um ihm entgegenzukommen, gestatteten die Abgeordneten ihm, sich in die Gesetzgebung einzumischen und Gesetze der Nationalversammlung, die ihm nicht passten, mit aufschiebender Wirkung während zweier Legislaturperioden aufzuhalten. Ludwig XVI. War trotzdem nicht bereit, die August-Dekrete zu unterschreiben, weil er, und das war der wirkliche Grund, sich nur scheinbar mit der Umwälzung abgefunden hatte. Noch immer wollte er, vor allem unter dem Einfluss seiner uneinsichtigen Gemahlin Marie Antoinette, die revolutionäre Machtverschiebung rückgängig machen. Der Anwalt Maximilien Robespierre aus Arras, der inzwischen viel Einfluss im Club der Jakobiner gewonnen hatte, nannte dieses aufschiebende Veto ein Ungeheuer, das moralisch und politisch gleich unfassbar sei. Auch Jean-Paul Marat, ein Arzt und Publizist, der schon am 1. Juli in einer Flugschrift das Volk zu revolutionärer Wachsamkeit aufgefordert hatte, warnte in seiner neuen Zeitung Der Volksfreund, dass eine mächtige Fraktion in der Nationalversammlung das Werk der nationalen Erneuerung sabotieren wolle. Eine wahre Flut von Zeitungen, Flugblättern und Pamphleten berichtete nach Aufhebung der Zensur von konterrevolutionären Adelskomplotten und forderte die wegen der schlechten Versorgung hungernden und verzweifelten Volksmassen zu politischen Aktionen auf. Diesem explosiven Gemisch fehlte nur noch der zündende Funke. Und den lieferte die königliche Familie, vor allem die Königin, die in diesen stürmischen Tagen eine so unbesonnene Aktivität entfaltete, dass Ludwig XVI. Mit ihr verglichen geradezu weise handelte, indem er, wie gewohnt, zur Jagd ging. Am 1. Oktober haben die Offiziere der königlichen Leibgarde ihre Kameraden vom flandrischen Regiment eingeladen. Gegen Ende des Essens, bei dem schon viele Trinksprüche auf die Gesundheit der königlichen Familie abgegeben wurden, erscheinen der König und die Königin, die den kleinen Dauphin auf dem Arm hält, in ihrer Loge. Mit lautstarken Ovationen werden sie empfangen und in ihre Gemächer zurückbegleitet, wo die Offiziere sich in Gegenwart des Herrscherpaares die rot-weiß-blaue Kokarde herunterreißen und unter ihren Stiefeln zertreten. Ein ungeheuerlicher Affront gegen den Geist der Revolution, gegen die revolutionären Massen. Paris erfährt zwei Tage später von dem Bankett der Leibgarde. Die Nachricht wirkt wie ein Vierteljahr zuvor die Meldung von der Entlassung Neckers. Der latente Aufruhr bricht heraus. Die Menschen fordern den Abzug des flandrischen Regiments, von dem sie sich bedroht fühlen, und endlich die königliche Sanktion für die Dekrete der Nationalversammlung. Am 4. Oktober, einem Sonntag, ist wieder einmal eine Menschenansammlung im Palais Royal. Die ersten Rufe nach Versailles ertönen. Paris will Rache und Brot. Die Vorstellung, man könnte den König nach Paris holen, erscheint wie eine magische Garantie gegen den Hof und gegen den Hunger. Am folgenden Tag sammelt sich vor dem Rathaus ein Zug, der vor allem aus Frauen besteht, Marktweiber, Wäscherinnen, Frauen von Tagelöhnern. Die immer länger werdende Kolonne formiert sich unter dem Kommando des Gerichtsdieners Maillard, einer der Sieger des Sturms auf die Bastille, und marschiert in Richtung Versailles. Nach dem Abmarsch der etwa 7000 Frauen läuten die Sturmglocken, alarmieren die Nationalgarden. 15.000 bewaffnete Männer folgen dem Zug, unter ihnen auch sehr zögerlich Lafayette, ihr Kommandant. Die Stadtverwaltung gibt ihm zwei Kommissare bei, die den Auftrag haben, den König mitzubringen. Sie treffen auf dem Weg nach Versailles auf keinen Widerstand. Es regnet unaufhörlich an diesem Montag im Herbst 1789. Die Frauen kommen durchnässt und verdreckt gegen 16:30 durch die Avenue de Paris nach Versailles hinein. Entschlossen drängen sie auf das Schlossgelände. Ludwig XVI., in aller Eile von der Jagd zurückgekehrt, empfängt eine Delegation der Frauen mit freundlichen Worten. Er verspricht, er werde Lebensmittel nach Paris schicken und lässt ihnen für die Rückfahrt Wagen bereitstellen. Doch die Menge weicht nicht. Wartet in den Straßen von Versailles und im Sitzungssaal der Nationalversammlung. Am nächsten Tag kommt es zu Kämpfen zwischen Demonstranten und der königlichen Leibgarde. Ludwig, verstört und in die Enge getrieben, gibt dem Druck der Menge nach und erklärt sich bereit, Versailles zu verlassen und seine Residenz in das Schloss der Tuilerien, das im Herzen von Paris liegt, zu verlegen. Die Nationalversammlung fasst daraufhin den Beschluss, dem König zu folgen und von nun an in der Hauptstadt zu tagen. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten hatten die Aktionen des Volkes die konterrevolutionären Absichten des Hofes im Keim erstickt und dem Sieg des Bürgertums den Weg geebnet. Joseph, gehörst du etwa auch zu den Banditen, die uns überfallen haben? Was du da redest? Wir überfallen niemanden. Wir bringen den König und seine Familie nach Paris. Zum Volk. Aber nach Paris? Was sollen wir in Paris? Wo soll der König jagen? Wo soll er repräsentieren? Der König soll nicht jagen, er soll arbeiten. Endlich den Gesetzen zustimmen, die das Parlament beschlossen hat. Aber ihr könnt doch die königlichen Hoheiten nicht wie eine Beute mit euch führen. Keine Beute. Der König soll an der Spitze des neuen Frankreich stehen. Und die blutsaugerischen Aristokraten unter seinen Stiefeln zertreten. Ihr wollt die gottgewollte Ordnung zerstören. Dass ich nicht lache. Der Klerus steckt mit den Aristokraten unter einer Decke. Die Herren predigen Wasser und trinken Wein. Das kann der liebe Gott nicht gewollt haben. Ach, wo soll das noch enden, wenn ihr schon den Herrgott verunglimpft? Jetzt sei still, lass das zetern. Hilf der Österreicherin packen. Es geht nach Paris. Endlich. Aber bevor ich's vergesse, hol mir geschwind ein Leibbrot aus der königlichen Küche. Ich bin schier am Verhungern. Ach, Joseph, mir ist so bang vor der Zukunft. Gib mir wenigstens noch einen Kuss, bevor ich mich eile. Nach den Oktoberereignissen können die Menschen erst einmal Atem schöpfen. Das Land ist noch nicht organisiert, aber es ist fast vollständig erobert. Das Spiel ist aus. Die Revolution hat gesiegt, das Ancien Regime hat verloren. Noch weiß niemand, wie die neue Staatsform aussehen wird, aber alle, bis auf das Herrscherpaar und die erzkonservativen Aristokraten, spüren, das Rad der Geschichte lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Mit dem 4. August und der Erklärung der Menschenrechte haben die Abgeordneten des einstigen Dritten Standes ihre Hauptziele erreicht. Die Rückkehr des Königs nach Paris gibt ihnen so etwas wie eine zusätzliche Garantie für ihre Sicherheit. Unglaublich schnell ist alles gegangen. Ganze 5 Monate vom Zusammentreten der Generalstände bis zum Umzug des Königs in die Tuilerien. Diese 5 Monate sind die wichtigsten in der Geschichte der Revolution, vielleicht in der Geschichte Frankreichs. Und dabei haben aneinander gekettete Zufälle die Fakten geschaffen. Am 6. Oktober 1789 waren König und Hof gezwungen worden, von Versailles nach Paris zu ziehen. Im alten Gemäuer der Tuilerien, die die Monarchie seit Ludwig dem 14. verlassen hatte, trat Ludwig der 16. sein neues Amt als verfassungsmäßiger König an. Das Schloss lag quer zum langen Uferflügel des Louvre, zwischen dem jetzigen Tuileriengarten im Westen und dem Karussellplatz im Osten. Im Norden waren jenseits der Rue Saint-Honoré die neuralgischen Zentren der Revolution, unter anderem der Jakobinerclub. Im Süden ging der Blick über den Tuilerienkai auf die Seine. Ein armseliger und bedrückender Rahmen verglichen mit Versailles. Die Räume waren nach einigen Tagen provisorischer Unterbringung so aufgeteilt worden, dass die Mitglieder der königlichen Familie möglichst nahe beieinander wohnten. Im Erdgeschoss lagen die Privatgemächer der Königin und das Arbeitszimmer des Königs, im Zwischenstock die Zimmer der Königin, im ersten Stock die Zimmer des Königs, des kleinen Dauphins, also des Thronfolgers, und von Madame Royale, dem Töchterchen des Herrscherpaares. Trotz der beengten Räumlichkeiten überlebte die Etikette des alten Hofes ihre Zeit. Als das Privileg des Tabouret, das nur wenigen vorbehaltene Recht, sich in Gegenwart des Königs und der Königin auf einen Schemel setzen zu dürfen, im April 1791 aufgehoben wurde, da verließen 2 Herzoginnen unter Protest den Hof. Der Hofstaat des Königs blieb also bestehen, wenn auch die politischen und finanziellen Notwendigkeiten zu einigen Änderungen zwangen. Schon am 7. August 1790 wurde das Sekretariat für den Hofstaat durch das Innenministerium ersetzt, dem die Hofverwaltung als weisungsgebende Behörde unterstellt wurde. Ab Oktober 1790 wurden die Ausgaben aus einer Zivilliste bestritten, die von der Versammlung genehmigt und von einem Intendanten verwaltet wurde. So sah sich Ludwig der 16. im April 1791 gezwungen, eine gewisse Zahl von Hofämtern abzuschaffen. Der militärische Schutz wurde seit Oktober 1789, seit dem Widerstand der Leibgarde in Versailles, von der Nationalgarde gewährleistet. Die traditionellen Hoftruppen, Leib- und Schweizer Garden, gab es zwar weiterhin, aber sie wagten nicht, sich besonders auffällig zu zeigen. Unter diesen Umständen erwägt das königliche Paar bereits im Juni 1790, allerdings ohne einen genauen Plan, die Möglichkeit der Flucht. Zwischen Februar und Mai 1791 lassen dann neue Ereignisse dieses Vorhaben immer dringlicher erscheinen. Im Februar emigrieren Mesdames de France, die Tanten des Königs, und erwecken den Argwohn der Revolutionäre. Als Ludwig am 18. April die Tuilerien für einen längeren Ausflug verlassen will, zwingt ihn die Volksmenge zur Umkehr. Jetzt ist er überzeugt, dass die Lage nur noch einen Ausweg zulässt, die Flucht. Um die ausländischen Mächte, deren Untätigkeit ihn bedrückt, zum Handeln zu zwingen, fasst Ludwig am 27. Mai einen Entschluss. Am 19. Juni wird er aufbrechen. Im letzten Augenblick wird der Termin um 24 Stunden verschoben. Drei Männer waren für das Unternehmen verantwortlich. Baron de Breteuil, der nach dem 14. Juli emigriert war, übernahm die Aufgabe, die Zustimmung der ausländischen Mächte zu erwirken. Der Marquis de Boyer, dessen eigentliche militärische Karriere sich im Siebenjährigen Krieg und im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg abgespielt hatte, war dem König aufgefallen, weil er im August 1790 eine feste Hand beim Niederschlagen der Meutereien in der Armee bewiesen hatte. Er hatte sich um die militärischen Vorbereitungen zu kümmern. Die schwierigste Aufgabe hatte Axel von Fersen, ein schwedischer Edelmann, der der Königin auf galante Weise sehr zugetan war. Er besorgte die Fahrgelegenheit. Er kaufte einer russischen Baronin, Frau von Korff, einen Reisewagen ab, den sie gerade bestellt hatte. Außerdem ließ er zwischen den königlichen Gemächern geheime Zugänge durchbrechen. Aber die Flucht war alles andere als gut organisiert. Die Auswahl der Männer, das langsame Reisetempo und die Wachsamkeit der revolutionären Öffentlichkeit waren ausschlaggebend für ihr Scheitern. Bouillet hatte den Herzog von Choiseul, einen schneidigen, aber unerfahrenen Oberst, nach Paris geschickt, um über die Sicherheit der Reisenden zu wachen. Am 20. Juni, gegen 3 Uhr nachmittags, fuhr er mit Leonard, dem Friseur der Königin, voraus, um in Pont de Somwell die Husarenabteilung zu treffen, die Bouillet als erste von mehreren Einheiten auf dem Weg aufgestellt hatte. Aber am 21. Juni, gegen 5 Uhr nachmittags, wurde er nervös, weil die Anwesenheit der Truppe die Bauern schon unruhig machte und der König immer noch nicht gekommen war. Er schickte Leonard weiter, um den folgenden Husarenabteilungen zu sagen, sie könnten absatteln und die Soldaten abtreten lassen. Er selbst schlug, anstatt sich auf der direkten Straße zurückzuziehen, mit seinen Reitern Seitenwege ein und versetzte nun auch die Bauern in den Dörfern, abseits der Heerstraße, in Aufregung. Warum der König nicht gekommen war? Nun, Bouillet hatte zwei leichte Wagen vorgesehen. Die große Reisekutsche der Frau von Korff jedoch erforderte 6 Pferde und brauchte entsprechend längere Wechsel an den 19 Poststationen, wo insgesamt rund 100 Pferde umgespannt werden mussten. Bouillet hatte vorgeschlagen, den Marquis d'Agaud, einen energischen Mann, mitzunehmen. Aber Marie-Antoinette wollte stattdessen lieber die Gouvernante der beiden Kinder, Madame de Tourzel, dabei haben. Und als sich Fersen anbot, lehnte Ludwig ab. Ganz so einfältig, dass er die Romanze zwischen diesem Schweden und seiner Gemahlin nicht bemerkt hätte, dürfte er wohl nicht gewesen sein. Bouillet hatte den Zeitplan genau festgelegt und das Eintreffen des Königs in Pont de Somwell für 3 Uhr nachmittags vorgesehen. Aber schon bei der Abfahrt, um 2:30 Uhr früh statt um Mitternacht, hielt sich die königliche Familie nicht daran. Unterwegs wurde die Verspätung noch größer, weil der König, endlich aus Paris entkommen, die wiedergewonnene Freiheit genoss und häufig anhalten ließ, um sich immer wieder die Beine zu vertreten. Als er in Pont de Somwell eintraf, war es 6:30 Uhr, und die Husaren waren nicht mehr da. Von nun an wurde das Verhalten der Bevölkerung entscheidend. In Saint-Menot, wo die Dragoner nicht bereit standen, meinte der Posthalter Drouet, den König zu erkennen. Aber er war seiner Sache nicht sicher und ließ die Kutsche weiterfahren. Der Argwohn, den die unerklärliche Anwesenheit der Truppen überall geweckt hatte, veranlasste die Ortsverwaltung von Saint-Menot zum Handeln. Sie schickte Drouet mit einem Begleiter hinter den Reisenden her. Diese eigenmächtige Initiative einer kleinen Ortschaft spricht Bände. Das revolutionäre Frankreich war kühn und misstrauisch geworden. In Saint-Emano und Clermont wurden die königlichen Soldaten nicht nur von der Nationalgarde, sondern auch von der Bevölkerung entwaffnet. In Varennes, wo der schwere Wagen gegen 11 Uhr am Abend eintraf, verzögerte sich die Weiterfahrt um eine halbe Stunde, weil frische Pferde gebraucht wurden. So konnte Drouet die königliche Familie überholen, die Stadtverwaltung alarmieren und die Brücke über die Aire sperren lassen. Ludwig, immer noch der König der Franzosen, saß in der Falle. Seine Rückführung nach Paris muss für ihn und Marie-Antoinette eine entsetzliche Demütigung gewesen sein. Der Volksbewegung verlieh die Flucht der Herrscherfamilie enormen Auftrieb. In den revolutionären Clubs wurde Ludwig zum Feind der Nation erklärt, die sofortige Abschaffung der Monarchie und die Errichtung einer Republik gefordert. Die radikale Zeitung Révolution de Paris verlangte dem König als Staatsverbrecher und Hochverräter den Prozess zu machen. Doch den bürgerlichen Abgeordneten lag daran, die Revolution schleunigst zu beenden, um ihre Besitztümer zu bewahren und ein erneutes Eingreifen der Volksmassen zu verhindern. Da das fast fertige monarchistische Verfassungswerk bei der Absetzung des Königs zu scheitern drohte, setzte die Versammlung die Fiktion in Umlauf, dass der König und seine Familie nicht zu fliehen versucht hätten, sondern von Aufwieglern entführt worden seien. Die königliche Familie wurde unter Hausarrest gestellt, Ludwig bis zur endgültigen Klärung der Fluchtaffäre suspendiert. Das Prestige des Königs hatte einen unheilbaren Schaden erlitten. Joseph, wie traurig sind die Zeiten geworden. Keine glanzvollen Bälle mehr. Das Lachen zwischen den Wänden dieses scheußlichen Palastes ist verschwunden. Das Kissen der Königin ist oft ganz feucht von den vergossenen Tränen. Und der König ist seit der misslungenen Flucht nur noch in düsterer Stimmung. Der König ist ein Verräter und die Österreicherin eine Hure. Sie gehören vor Gericht und verurteilt. Wie kannst du nur so reden? Versündige dich mit deinen Worten nicht am königlichen Geblüt. Königliches Geblüt? Ja. Wenn ich das schon höre. Ein entmachteter Tyrann. Ein Parasit des Volkes, das ist der König. Einer, der mit den Feinden der Revolution paktiert. 100.000 Freiwillige sind von der Nationalversammlung an die Nordgrenze nach Belgien geschickt worden, um die Österreicher aufs Haupt zu schlagen, die uns wieder zu Sklaven machen wollen. Was du wieder so daherredest. Ganz Europa wird Frankreich dem Erdboden gleichmachen, wenn der königlichen Familie auch nur ein Haar gekrümmt wird. Sollen sie doch kommen, die Österreicher und die Preußen. Mit bloßen Fäusten werden wir sie aus dem Land treiben. Ihre eigenen Völker werden uns dabei unterstützen. Ach, Joseph, was können schon Fäuste gegen Kanonen ausrichten? Mehr als du glaubst. Der Geist der Freiheit und Brüderlichkeit wird uns die Kraft geben, die Feinde Frankreichs zu zerschmettern. Niemand kann die Revolution mehr aufhalten. Schon gar nicht die Würmer von der Aristokratie. Isabel, könntest du etwas aus der Küche für mich beiseite schaffen? Der Brotpreis ist schon wieder gestiegen. Fleisch und Geflügel unerschwinglich teuer geworden. Die Zeit der 27 Gänge ist auch bei uns vorbei. Aber nimm diesen Korb mit dem Leibbrot und dem kalten Huhn und lass dich von den Wachen nicht erwischen. Die verprügeln dich und nehmen dir die Vorräte ab. Danke, Cherie. Und nächste Woche kommst du mit mir in den Club der Jakobiner, damit auch du den Geist der neuen Zeit in dir aufnehmen kannst. Adieu, Joseph. Gib's da. Der Morgen graut, du musst verschwinden. Es ist Zeit, den Ofen in den königlichen Gemächern anzuheizen. Sollen sie doch erfrieren, die Blutsauger. Psst, still. Küss mich. Und halt mich noch einmal fest. Die Vorstellung, die Revolution an der erreichten Stufe aufzuhalten, war illusorisch. Die herrschende Bourgeoisie wurde von zwei Seiten bedrängt, von der Gegenrevolution, die sich durchaus nicht geschlagen gab, und von den Volksmassen in Stadt und Land, die Forderungen nach spürbaren materiellen Verbesserungen aufstellten. Im Herbst 1791 setzte in ganz Frankreich eine neue Welle von Unruhen ein. In vielen Gegenden rebellierten die Bauern. Einige Schlösser adeliger Emigranten wurden in Brand gesteckt. In den Städten kam es zu Plünderungen von Märkten, zu Überfällen auf Getreidetransporte und zu Ladenstürmen, weil die Bewohner der Elendsviertel angesichts der Geldentwertung Brot und andere Lebensmittel nicht kaufen konnten. Die Unruhen erfassten auch die französischen Kolonien in der Karibik. Schon 1790 war es zu einem Aufstand gekommen, weil das Befreiungsversprechen der Menschenrechtserklärung nicht auf die in den Zucker- und Kaffeeplantagen Haitis arbeitende farbige Sklavenbevölkerung ausgedehnt worden war. Unter der Führung eines außergewöhnlich fähigen und intelligenten Schwarzen, Toussaint Louverture, eines ehemaligen Kutschers, erhoben sich im August 1791 die Negersklaven Haitis. Sie entrissen der Aristokratie der Pflanzer das Land und begannen selbstständige staatliche Institutionen zu errichten. Die Verschärfung der Klassenkonflikte in Frankreich und in den französischen Kolonien erhielt einen besonderen Akzent durch das Ansteigen der außenpolitischen Spannungen. Seit der misslungenen Flucht des Königs war die Revolution keine innerfranzösische Angelegenheit mehr und die Gefahr eines bevorstehenden Krieges begann die politische Situation zu beherrschen. Die emigrierten Aristokraten Frankreichs, die in Koblenz ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten, drängten die Mächte zu bewaffneter Intervention. Die Fürsten Europas im Allgemeinen und die deutschen Teilstaaten im Besonderen befürchteten das Übergreifen des revolutionären Funkenfluges auf ihre Länder und trafen Anstalten, den Brandherd zu löschen. Die Höfe in Wien und Berlin begruben ihre alten Streitigkeiten. Ende August 1791 kamen Kaiser Leopold II. Und der König von Preußen, Friedrich Wilhelm II., im sächsischen Schloss Pillnitz zusammen und erklärten ihre Bereitschaft, die wirksamsten Mittel anzuwenden, um König Ludwig XVI. In Stand zu setzen, die Grundlagen seines monarchischen Regimes zu festigen. Allerdings knüpften sie an ihre militärische Einmischung die Bedingung, dass auch andere Mächte daran teilnahmen. Dies war eine indirekte Aufforderung an England, die Invasion Preußens und Österreichs finanziell zu unterstützen. Dazu war die englische Regierung nicht bereit, weil sie die französische Revolution als willkommene politische und wirtschaftliche Schwächung des Rivalen ansah. Der Pillnitzer Aufruf zu einem antirevolutionären Kreuzzug wurde in Frankreich jedoch ernst genommen und trug zur Entfachung einer Kriegshysterie bei. Die Nachrichten vom Säbelgerassel der royalistischen Emigranten in Koblenz und den Rüstungen Österreichs und Preußens zur Vorbereitung einer bewaffneten Intervention wurden von verschiedenen politischen Gruppierungen Frankreichs aus entgegengesetzten Motiven nicht ungern vernommen. Ludwig XVI. Und Marie Antoinette wünschten den Krieg, weil sie glaubten, dass die Revolutionstruppen bei einem Kampf gegen die gut gedrillten Armeen Preußens und Österreichs den Kürzeren ziehen würden und dass es gelingen werde, nach einem Sieg der Verbündeten den Absolutismus wiederherzustellen. Die bewaffnete Macht hat alles zerstört. Die bewaffnete Macht kann alles wieder gut machen, schrieb die Königin am 8. September 1791 ihrem Bruder in Wien, dem Kaiser Leopold II. Und 3 Monate später erbat Ludwig XVI. In einem persönlichen Brief die Waffenhilfe des Preußenkönigs. Lafayette und die vielen hohen Offiziere hofften auf einen Sieg Frankreichs. Sie glaubten, dass sie dann höchste Machtpositionen erringen würden und sowohl dem Hof als auch der Legislative und ebenso der Volksbewegung ihren Willen aufzwingen könnten. Die bürgerlichen Abgeordneten, der Besitzstand also, hofften, dass der Krieg einen Sturm nationaler Begeisterung entfachen, von den inneren Sozialkonflikten ablenken und die Revolution über die französischen Grenzen tragen werde. Auch wirtschaftliche Motive waren maßgebend. Der Geschäftsbourgeoisie, die auf große Heereslieferungen hoffte, war daran gelegen, durch Kriegskonjunktur Gewinne einzufahren. Am 7. Februar 1792 schlossen Kaiser Leopold II. Und der Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. Eine Militärkonvention und verpflichteten sich, dass jedes Land im Falle eines französischen Angriffs 20.000 Mann ins Feld schicken solle. Einige Tage später wurde der Herzog von Braunschweig zum Oberbefehlshaber der preußischen Streitkräfte ernannt. Die Militärs begannen, in Berlin den Plan für die Sommeroffensive auszuarbeiten. Die Pariser Legislative, die die lautstarke Hetze der geflohenen Aristokraten gegen die Revolution als Hauptursache des Krieges bezeichnete, beschloss, das Vermögen der Emigranten zu beschlagnahmen und den Erlös daraus zur Finanzierung des Krieges zu verwenden. Am 1. März 1792 starb Kaiser Leopold II., der sich ungern und nur zögerlich in die kriegerischen Vorbereitungen hatte ziehen lassen. Sein Sohn und Nachfolger Franz II., der von panischer Jakobinerfurcht besessen war, hatte nicht die geringste Absicht, den französischen Revolutionären, die seine Untertanen zum Aufstand aufriefen, irgendwelche Konzessionen zu machen. Er ließ ein Ultimatum unbeantwortet, in dem die französische Regierung Österreich zur Verminderung der Truppenstärke und Einschränkung der Rüstungen in Belgien aufforderte. Am 3. April versicherte er dem designierten preußischen Oberbefehlshaber, dem Herzog von Braunschweig, dass er alles tun werde, um die französische Monarchie zu retten und Europa vor dem um sich Greifen der Anarchie zu bewahren. Im nationalen Begeisterungstaumel erklärte die Legislative am 20. April 1792 dem König von Ungarn und Böhmen, Franz II., den Krieg. Obwohl sie es vermieden hatte, den Kaiser als Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu bezeichnen, schlug Preußen die Möglichkeit einer Neutralität aus und erklärte sich einige Wochen später mit Frankreich im Kriegszustand. Dieser Krieg sollte, entgegen allen Berechnungen seiner Urheber, mit geringen Unterbrechungen fast ein Vierteljahrhundert währen und erst 1815 enden. Er sollte den revolutionären Umsturz in Frankreich selbst entscheidend vertiefen und die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf dem gesamten europäischen Kontinent umwälzen. Sein erstes Opfer war die Monarchie Ludwig des 16. Von patriotischer Begeisterung erfüllt, dichtete und komponierte der Hauptmann Roger de Lisle am 25. April 1792 im Hause des Bürgermeisters Dietrich in Straßburg einen mitreißenden Kriegsgesang für die Rheinarmee. Dieser zündende Appell der Revolution wurde von einem Freund Dietrichs nach Südfrankreich gebracht. 3 Monate später, Ende Juli, sangen die Freiwilligen aus Marseille, die in Paris einmarschierten, das Lied, das dann als Marseillaise Unsterblichkeit errang und im Jahre 1879 zur französischen Nationalhymne erhoben wurde. Die Hoffnung der Franzosen auf einen schnellen und siegreichen Überraschungsangriff in Belgien, der den Krieg entscheiden sollte, bevor die Preußen und Österreicher ihre Streitkräfte mobilisierten, schlug fehl. Für den radikalen Abgeordneten Robespierre, der als einziger vor dem Krieg gewarnt hatte, war das nicht verwunderlich. Fast 2/3 der adeligen Armeeoffiziere waren emigriert, die Waffenvorräte unzureichend, die Disziplin der Truppe zerrüttet und die Moral miserabel. Den kommandierenden Feldherren, darunter auch Lafayette, fehlte jedes Format. Die Generäle Biron und Dillon befahlen beim ersten Gefecht an der belgischen Grenze den Rückzug. Letzterer wurde dann auch von seinen eigenen Soldaten erschlagen. Einige Armeeeinheiten, die aus fremden Söldnern bestanden, liefen geschlossen zu den Österreichern über. Das Ganze war ein Debakel. Die Revolution war durch die militärische Niederlage in Gefahr. Diese alarmierende Erkenntnis trieb die Leute wieder auf die Straßen, radikalisierte sie. Die niemals erloschene Überzeugung von einem Komplott der Aristokraten gewann an Boden. In dieser Situation meldete sich die Pariser Sansculotterie zu Wort, wurde zur politischen Kraft, der in den nächsten beiden Jahren die entscheidende Rolle zufallen sollte. Die Sansculotten, die in den Pariser Sektionsversammlungen und Volksgesellschaften dominierten, waren vorwiegend Lohnabhängige, die in zahlreichen Kleinbetrieben beschäftigt waren oder andere untergeordnete Arbeiten verrichteten, Kleinhändler und Krämer, Handwerksgesellen und Hilfsarbeiter, Lehrlinge und Dienstboten, Fuhrleute und Tagelöhner, Holzträger und Wäscherinnen, schlicht das Proletariat. Ihr Name erklärte sich aus ihrer Kleidung. Die Sans-Culotten trugen keine Kniehosen, Culotte, wie die Aristokraten, sondern vielmehr lange Arbeitshosen, Pantalon. Gemeinsam war ihnen vor allem der Hass und die Feindschaft gegen den Adel und die Reichen, sowie die Hoffnung, dass ihnen die Revolution zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen werde. Ich kann es auch anders sagen. Auch sie wollten einmal auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Indessen begann im Rheinland, nahe der französischen Grenze, der Aufmarsch der verbündeten Armeen Preußens und Österreichs sowie eines Emigrantenkorps unter dem Prinzen von Condé, einem Vetter Ludwig des 16. Der Beginn der militärischen Intervention stand unmittelbar bevor. Am 11. Juli erklärte die Nationalversammlung das Vaterland in Gefahr, rief alle Nationalgarden zu den Waffen und ließ neue Freiwilligenbataillone ausheben. 15.000 Pariser meldeten sich zum Militärdienst. Die Sektionsversammlungen der Sans-Culotten, die ununterbrochen tagten, bildeten ein Zentralkomitee und forderten die Absetzung des Königs. Diese Forderung erhoben auch Robespierre, Danton und Marat, die sich im Jakobinerclub an die Spitze der Volksbewegung stellten und die Errichtung einer Republik verlangten. In völliger Verkennung des politischen Kräfteverhältnisses und der Volksstimmung in Frankreich drängte die Königin Marie Antoinette den österreichischen kaiserlichen Gesandten in Paris, Mercier d'Argenteau, seinen Einfluss auf die royalistischen Emigranten geltend zu machen, um durch ein Manifest vor Beginn des militärischen Einmarsches in Frankreich den Jakobinern Schrecken einzujagen. Dieses Manifest, ein taktisch verfehltes und arrogantes Emigrantenprodukt, wurde vom Befehlshaber der alliierten Streitkräfte, dem Herzog von Braunschweig, am 25. Juli 1792 veröffentlicht und sollte das Schicksal der französischen Monarchie besiegeln. Das Manifest drohte allen Offizieren und Soldaten, die der Invasionsarmee Widerstand leisten würden, mit dem Standrecht, forderte alle Franzosen auf, sich unverzüglich ihrem rechtmäßigen Fürsten zu unterwerfen und machte die Mitglieder der Nationalversammlung und des Pariser Gemeinderats verantwortlich dafür, dass der königlichen Familie kein Haar gekrümmt würde. Andernfalls sollten sie von einem Kriegsgericht ohne Hoffnung auf Begnadigung verurteilt werden. Paris hätte eine beispiellose und für alle Zeiten denkwürdige Rache zu gewärtigen. Die Stadt sei einer militärischen Exekution und einem gänzlichen Ruin preiszugeben. Dieses Manifest wurde am 1. August in Paris bekannt und bewirkte das Gegenteil der Einschüchterung, mit der der Hof gerechnet hatte. Der Bürgermeister Pétion verlangte im Namen von 47 der 48 Pariser Sektionen die sofortige Absetzung des Königs. Die Erregung erreichte einen Siedepunkt, als die Vertreter des radikalen Flügels im Jakobinerclub das Volk zur Rettung der Revolution aufriefen. In der Nacht vom 9. zum 10. August 1792 läuteten die Sturmglocken, und Zehntausende von Sans-Culotten und Patrioten aus ganz Frankreich, die in den letzten Wochen als freiwillige Föderierte zur Verstärkung der Volksbewegung in die Hauptstadt gekommen waren, griffen zu den Waffen und zogen vor die Tuilerien. Die Sektionen von Paris entsandten Bevollmächtigte ins Rathaus, die den Gemeinderat auflösten und eine neue, revolutionäre Kommune errichteten. Dieser außerhalb der gesetzlichen Prozedur durch Volksbeschluss gebildete Gemeinderat wurde zum wichtigsten Instrument des Aufstandes und sollte auch in den nächsten 2 Jahren eine politische Rolle spielen. Die neue Kommune entließ die Kommandanten und Offiziere der Nationalgarde und ernannte verlässliche Revolutionäre an ihrer Stelle. In den Tuilerien räumte die Nationalgarde, die den König schützen sollte, die Stellung und ging teilweise zu den Aufständischen über. Die Schweizer Garden hingegen empfingen die Angreifer mit Gewehrsalven. Es kam zu wilden Kämpfen im Inneren des Königsschlosses. Nachdem die Sans-Culotten und ihre föderierten Hilfstruppen Kanonen in Stellung gebracht hatten, ergaben sich die Schweizer. Die meisten wurden von der rasenden Menge umgebracht. Die Volkskämpfer zählten mehrere hundert Tote und Verwundete. Der König und seine Familie begaben sich in den Sitzungsraum der Nationalversammlung. Die beschloss seine einstweilige Amtsenthebung und die Arrestierung der königlichen Familie. Der 10. August 1792 war einer der entscheidenden Tage der Revolution. Seine Bedeutung überragt sogar den 14. Juli 1789, als das Pariser Volk zum ersten Mal die Revolution gerettet hatte. War damals durch die Erstürmung der Bastille nur das Symbol des Despotismus vernichtet worden, so war diesmal der Thron selbst gestürzt und die Institution der Monarchie beseitigt. Hatte es beim Bastille-Sturm und auch bei der Rückführung des Königs von Versailles nach Paris am 6. Oktober 1789 keinen direkten Zusammenhang zwischen der konstituierenden Nationalversammlung und den revolutionären Volksmassen gegeben, so hatten diesmal bürgerliche und volksverbundene Intellektuelle im Jakobinerclub ein Bündnis mit den Sansculotten geschlossen, um dem fortgesetzten Verrat der Konterrevolution ein Ende zu setzen und die demokratischen Errungenschaften zu sichern. Die Sansculotten schufen sich in den Versammlungen ihrer Sektionen und in der Pariser Kommune revolutionäre Institutionen. Das Erscheinen der Sansculotten in der politischen Arena ermöglichte den Sieg. Es war allerdings ein Sieg der Bourgeoisie, denn nur diese vermochte aufgrund ihrer ökonomischen und geistigen Macht die Revolution politisch zu lenken. Obwohl die Interessengegensätze zwischen Jakobinern und Sansculotten immer erkennbar waren, festigte der gemeinsam unternommene Sturz der Monarchie das Bündnis zwischen bürgerlichen und plebejischen Demokraten, das über ein Jahr anhalten und den endgültigen Triumph der Revolution über ihre inneren und äußeren Feinde sicherstellen sollte. Endlich ist die Revolution vollendet. Der König ist entmachtet. Seiner österreichischen Hure sind die Krallen gezogen. Und Lafayette, dieser Verräter, ist zu den Österreichern übergelaufen. Er hat von Anfang an ein falsches Spiel betrieben. Ausgerechnet Lafayette, der letzte Kavalier der Königin. Als Madame davon hörte, brach sie in Tränen aus und rief, jetzt ist alles verloren. Na, da hat sie ausnahmsweise einmal die Wahrheit gesagt. Auch ihr Beichtvater, Pater Jean, ist fort. Er wollte nicht den Eid auf die neue Regierung leisten und wurde auf die Teufelsinseln verbannt. So geschieht es jedem, der sich gegen die Revolution stellt. Joseph, was wird bloß aus mir werden? Quittiere deinen Dienst und schließ dich uns Sansculotten an. Vor uns zittert Europa. Wir bauen eine neue Gesellschaft auf. Werde Gleiche untergleichen. Gerade jetzt kann ich die Königin nicht im Stich lassen. Gestern sah sie mich so merkwürdig an. Isabelle, sagte sie, du bist mein letztes Juwel. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Dummes Geschwätz. Hast du das Manifest vergessen, was sie durch den Herzog von Braunschweig verbreiten ließ? Der Rachegesang einer Hexe war das. Dafür muss sie bezahlen. Ich würde so gerne mit dir gehen, Joseph. Ja. Allein ich kann nicht. Ich bringe es einfach nicht übers Herz. Der König und die Königin müssen die Tuilerien verlassen. Sie sollen ins Turmgefängnis gebracht werden. Dann leb wohl, Isabelle. Morgen gehe ich mit den Freiwilligen zur Rheinarmee. Und wenn ich dort für das Vaterland sterbe, dann weine nicht um mich. Dann bin ich für die Freiheit und für Frankreich gefallen. Sag so etwas nicht, Joseph. Mir ist bang ums Herz. Und ich will, dass du wiederkommst und mich fest in die Arme nimmst. So wie du es jetzt tust. Sorge dich nicht, Isabelle. Ich kehre zurück. Wir müssen noch mit deinen Herrschaften abrechnen. Von der höchsten Laterne in Paris soll Ludwig seinen letzten Blick auf sein Volk werfen. Psst. Still jetzt. Zieh in deinen dummen Krieg und kehre gesund zurück. Erst dann werde ich mir eine Jakobinermütze aufsetzen und mit dir die Marseillaise anstimmen. Und dann werden wir auch einen Priester finden, der uns vermählt. Denn eins sage ich dir, Joseph, Revolution hin oder her, geheiratet wird wie in alten Zeiten. Da hat sich nichts geändert. Am 19. August 1792 drangen die verbündeten Truppen in Frankreich ein. Obgleich Preußen nur als Bundesgenosse Österreichs ins Feld zog, stellte es am Rhein das Hauptheer von 42.000 Mann. Die Emigranten schilderten dem Herzog von Braunschweig den Vormarsch auf Paris und seine Eroberung als gefahrlosen Spaziergang. Bereits am 23. August ergab sich die Festung Longwy kampflos den Preußen. Am 2. September gelangte die Nachricht von der Einschließung Verduns, der letzten Festung vor der Hauptstadt, nach Paris. Die Kommune erließ einen Aufruf, zu den Waffen zu greifen, weil der Feind vor den Toren stehe. In einer Rede rief Danton, stets zum simplen Pathos neigend, aus: Die dröhnende Sturmglocke ruft, um die Feinde des Vaterlandes niederzuschmettern. Dazu bedarf es der Kühnheit, nochmals der Kühnheit und abermals der Kühnheit. Und Frankreich ist gerettet. Während tausende Pariser begannen, vor der Stadt Befestigungen anzulegen, um dem Feind den Weg zu versperren, verbreiteten sich Gerüchte über einen bevorstehenden Ausbruch konterrevolutionärer Häftlinge aus den Gefängnissen. Eine von Panik ergriffene Menge zog zu den Haftanstalten, um mit den eingekerkerten Feinden abzurechnen. In einigen Gefängnissen errichtete der Überwachungsausschuss der Kommune provisorische Volksjustiztribunale, die Dutzende Häftlinge zum Tode verurteilten, aber auch einige freisprachen. Die Massaker dauerten vom 2. bis zum 6. September. Gefängniswächter, Kommunesoldaten und Nationalgardisten ermordeten bei dieser ersten Terrorwelle der Revolution etwa 1100 Gefangene. Ein grauenvolles Gemetzel. Und doch nur ein kleiner Vorgeschmack auf kommende Ereignisse. Aber noch stand der Feind im Land, bereit auf Paris zu marschieren, um der Revolution den Garaus zu machen. Zehntausende Freiwillige, die dem Ruf, das Vaterland sei in Gefahr, gefolgt und zu den Waffen geeilt waren, hatten eine Demokratisierung des französischen Heeres bewirkt und seine soziale Zusammensetzung verändert. Es hatte sich größtenteils in eine Armee von Bauern und Sans-Culotten verwandelt, die Patriotismus mit Selbstbefreiung gleichsetzten. Sie wussten, dass sie für ihre eigenen Interessen kämpften, weil sie beim Sieg der Konterrevolutionäre die Rückkehr der aristokratischen Emigranten und die Erneuerung des alten Regimes zu erwarten hatten. Nach der Einnahme von Verdun schien der Weg nach Paris offen. Es gelang jedoch den beiden Heeresgruppen der französischen Kommandanten Dumouriez und Kellermann, bei Valmy 50.000 Mann in Stellung zu bringen. In einem Artillerieduell hielt das Sans-Culottenheer den preußischen Kanonieren stand. Der Herzog von Braunschweig wagte nicht, den Befehl zum Angriff zu erteilen und entschied sich für den Rückzug. Das war der erste Sieg der Revolutionstruppen und die entscheidende Wende. Hier begann, wie Goethe 30 Jahre später in seiner Kampagne in Frankreich schrieb, eine neue Epoche in der Weltgeschichte. Ein Heer von 17.000 Mann unter General Custine stieß ins Rheinland vor und besetzte die Städte Speyer, Worms und Mainz. Am 6. November besiegten die Truppen des Generals Dumouriez bei Jemappes die Österreicher und besetzten kurz darauf ganz Belgien. Der Vormarsch der Revolutionsarmeen schien unaufhaltsam zu sein. Durch die Besetzung Savoyens, Belgiens und des südlichen Rheinlandes hatte der Verteidigungskrieg Frankreichs den Charakter eines Eroberungsfeldzuges angenommen. In Chambéry, der Hauptstadt des französisch sprechenden Savoyen, beschloss eine Bürgerversammlung schon 3 Wochen nach der Besetzung, um den Anschluss an Frankreich nachzusuchen. Schwierigere Probleme gab es im Rheinland. Das Sans-Culottenheer war zwar mit der Parole »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« im Rheinland einmarschiert, und General Custine hatte einen Aufruf an das unterdrückte Volk deutscher Nation zur Erhebung gegen den fürstlichen Despoten erlassen, aber der am 23. Oktober 1792 gegründete Mainzer Jakobinerclub vermochte nur eine Minderheit der Bevölkerung zu mobilisieren. Gleichzeitig begann in Paris der Prozess gegen Ludwig XVI. Bei der Durchsuchung der königlichen Gemächer in den Tuilerien hatte man in einem eisernen Schrank ein Geheimfach gefunden, das die Korrespondenz Ludwig XVI. Und Marie Antoinette mit konterrevolutionären Emigranten und ausländischen Fürsten enthielt und bewies, dass der König auch nach seiner misslungenen Flucht und seinem feierlichen Verfassungseid gegen die Revolution konspiriert hatte. Die bürgerlichen Abgeordneten befürchteten mit Recht, dass der Prozess und die Verurteilung des Königs die Revolution radikalisieren würde. Die Jakobiner hingegen hielten es für unbedingt notwendig, Ludwig vor Gericht zu stellen. Saint-Just, der getreue Vasall Robespierres, erklärte, der König sei zum Rebellen und öffentlichen Feind geworden, weil er des Volkes Gesetze missachtet habe. Aber darüber hinaus sei jeder Monarch ein Usurpator, weil die Volkssouveränität unveräußerlich sei. Man kann nicht König sein, ohne Schuld auf sich zu laden. Dieser Mann muss herrschen oder sterben. Ähnlich argumentierte Robespierre. Es ist besser, dass Ludwig stirbt, als dass 100.000 tugendhafte Bürger umkommen. Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben muss. Der Prozess gegen den König, der aller Titel entkleidet und fortan Louis Capet genannt wurde, begann am 11. Dezember 1792. Die Anklage erfasste sein gesamtes Verhalten seit 1789 und stempelte ihn zum Verschwörer und Verräter. Das Parlament beschloss, an die Abgeordneten 4 Fragen zu richten. Die Frage, ob Louis Capet der Verschwörung gegen die Freiheit und der Anschläge gegen die nationale Sicherheit schuldig sei, wurde bei 14 Stimmenthaltungen eindeutig bejaht. Die Frage, ob man den Schiedsspruch dem Volk zur Bestätigung vorlegen sollte, wurde mit 426 gegen 278 Stimmen abgelehnt. Für die sofortige Vollstreckung der Todesstrafe votierten bei der namentlichen Abstimmung 387 Abgeordnete. 334 stimmten für Zuchthaus oder brachten Einwände gegen die Hinrichtung vor. Am Abend vor seiner Hinrichtung hat Ludwig XVI. Ein langes Gespräch mit seinem Beichtvater und nimmt Abschied von seiner Familie. Gegen 11 Uhr am Abend serviert ihm sein Kammerdiener das Nachtessen. Der König, berichtet er, speiste mit gutem Appetit 2 Hühnerflügel und ein wenig Gemüse, trank 2 Gläser wasservermischten Wein und nahm zum Nachttisch einen kleinen Löffel Biskuit und etwas Malaga-Wein. Kaum ist er zu Bett gegangen, schläft Ludwig fest ein. Am 21. wird er um 5 Uhr geweckt, wohnt einer Messe bei und verzichtet auf das letzte Gespräch, das er der Königin versprochen hat. Vergebens verlangt er, sich selber die Haare abschneiden zu dürfen. Gegen 8.30 Uhr geht die Tür auf. Santerre, der Befehlshaber der Nationalgarde, kommt ihn holen. Im zweiten Hof des Tempel, des alten Gefängnisses, wartet eine Kutsche auf den Delinquenten. Die Fahrt zum Platz der Revolution dauert 1,5 Stunden. Es ist regnerisches Wetter, dichter Dunst liegt über den Straßen, wo auf Anweisung der Behörden die Ladentüren und alle Fenster geschlossen sind. Ein schweigendes Spalier aus fast 80.000 mit Gewehren und Piken bewaffneten Männern säumt den Weg. Gegen 10 Uhr erreicht der Wagen die Hinrichtungsstätte. Der König verharrt einige Minuten, dann steigt er aus und blickt auf das Schafott. Er legt selber seine Kleider ab, bis auf die Unterwäsche natürlich, muss sich aber die Hände fesseln lassen. Unter Trommelwirbel geht er die Treppe hinauf, oben auf dem Podium versucht er Widerstand zu leisten, zum Volk zu sprechen. Die royalistische Legende hat ihm später die letzten Worte zugeschrieben: Volk, ich sterbe unschuldig, ich vergebe denen, die meinen Tod herbeigeführt haben, ich bitte Gott, dass mein Blut nicht über Frankreich komme. Aber prasselnder Trommelwirbel übertönt seine Stimme. Um 10.20 Uhr fällt sein Haupt. Begeisterungsrufe erschallen aus der Menge. Vive la Nation! Vive la République! Vive la Liberté! Vive l'Égalité! Und während der Leichnam zum Madeleine-Friedhof geschafft wird, tanzen die Pariser um das Schafott. Ein gewisser Dr. Guillotin hatte durchaus das Wohl der zu exekutierenden Delinquenten im Auge, kurz zuvor eine neuartige Enthauptungsmaschine konstruiert, die mit einem Fallbeil schmerzlos den Kopf vom Rumpf des Opfers trennte. Eine Erfindung, die Hinrichtungen praktisch am Fließband ermöglichte. Die Annexionspolitik der Franzosen und die Hinrichtung Ludwigs haben das ihre dazu beigetragen, dass sich gegen Frankreich eine Koalition bildete, die trotz mancher Pausen für kurze Zeit und für bestimmte Teilbereiche dennoch über 20 Jahre zusammenhielt. Es lag nahe, dass England zur treibenden Kraft dieser Koalition wurde. Allerdings hatte Premierminister William Pitt bis zum November 1792 keinen Anlass gesehen, seine Neutralitätspolitik aufzugeben oder einen gegenrevolutionären Kreuzzug mitzumachen. Erst wirtschaftliche Interessen, politische Befürchtungen und die Ablehnung der Revolution bewogen dann England zum Bruch. Am 16. November erklärte die französische Regierung die Schelde zum offenen Gewässer und schickte eine Flotte nach Antwerpen. Damit ist das mit England verbündete Holland betroffen. Frankreich hat eine Klausel des Westfälischen Friedens gebrochen und bedroht die Sicherheit der Themse. Die übrigen Staaten Europas sind England vorangegangen oder folgen bald. Schon vorher haben der Papst, der Herzog von Parma, der Herzog von Modena und der König von Neapel die Beziehungen zu Frankreich offiziell abgebrochen. Der Reichstag veranlasst alle deutschen Staaten zum gleichen Verhalten. Der zwei Tage nach der Hinrichtung Ludwig XVI. Unterzeichnete Vertrag zwischen Preußen und Russland über die zweite Teilung Polens gibt Preußen freie Hand, an der französischen Front erneut aktiv zu werden und verschafft Russland die Möglichkeit, sich England wieder zu nähern. Außer den nordischen Staaten, der Schweiz, der Republik Venedig und dem Großherzog von Toskana verbündet sich ganz Europa gegen Frankreich. Innerhalb weniger Wochen gehen im Frühjahr 1793 die natürlichen Grenzen wieder verloren. Ende März muss durch einen strategischen Fehler des Generals Dumouriez ganz Belgien, Anfang April auch das linke Rheinufer geräumt werden. Damit hält Frankreich außerhalb seiner alten Grenzen nur noch die vom Feind belagerte Festung Mainz besetzt. Die Jakobiner, auch Bergpartei genannt, weil sie im Parlament auf den oberen Rängen saßen, erkannten, dass außerordentliche Maßnahmen unerlässlich waren, um die Revolution zu retten. Die Abgeordneten der Ebene stimmten mit ihnen. Das Parlament, jetzt Konvent genannt, weil auch eine neue Verfassung ausgearbeitet werden sollte, beschloss die Beschlagnahme der Emigrantengüter sowie die Errichtung von Revolutionskomitees, die Bürgerausweise ausstellten und berechtigt waren, Verhaftungen von verdächtigen Bürgern und Ausländern vorzunehmen. Ein anderes Dekret betraf die Entsendung von je 3 Volksvertretern zu den 11 Armeen der Republik, wo sie, wie es hieß, aufmerksam alle Handlungen der Beauftragten des Exekutivrates, der Heereslieferanten und Unternehmer sowie die Haltung der Generale, Offiziere und Soldaten überwachen sollten. Der wichtigste Beschluss des Konvents war die Errichtung einer zentralen Institution, der in den nächsten Monaten überragende Bedeutung zukommen sollte. Es war der Wohlfahrtsausschuss, der mit Exekutivgewalt ausgestattet war und die Aufgabe hatte, sowohl die Verwaltung des Staates zu überwachen und anzuspornen, als auch die Verteidigung im Innern und nach außen zu koordinieren. Die Sitzungen dieses Ausschusses, der in 4 Sektionen, Äußeres, Inneres, Krieg und Marine unterteilt war, waren geheim. Der Ministerrat war ihm unterstellt. Alle staatlichen Dienststellen hatten seine Beschlüsse unverzüglich durchzuführen. Je nach Bedarf und Notwendigkeit sollten die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses monatlich ausgewechselt werden. Diese organisatorischen Erfolge genügten den Revolutionären nicht. Am 1. Juni blieb die Nationalgarde unter Waffen, die Kommune bereitete sich zum entscheidenden Kampf vor. Am 2. Juni frühmorgens stieg Marat auf den Rathausturm, um die Sturmglocke selbst zu läuten. 80.000 Demonstranten folgten seinem Ruf, zogen zu den Tuilerien und forderten die Auslieferung der Gironde-Führer, der Spitzenpolitiker der bürgerlichen Mitte, die sich offen gegen die Jakobiner und Sansculotten gestellt hatten. Nach stundenlangen Auseinandersetzungen beugte sich der Konvent der Gewalt, 29 girondistische Abgeordnete erhielten Hausarrest. Dies war die Journée Révolutionnaire des Juni 1793, in der die Gironde unterging. Innerhalb von knapp 10 Monaten hatten die Pariser Sansculotten die Revolution zweimal gerettet und vorangetrieben. Die Errichtung der Jakobinerherrschaft war das Ergebnis der Journée Révolutionnaire vom 2. Juni. Die Staatsführung bestand jetzt aus kompromisslosen Patrioten, die gleichzeitig die Nation und die Revolution verteidigten und entschlossen waren, alle Reserven und Hilfsquellen zu mobilisieren, um über die inneren und äußeren Feinde Frankreichs den Sieg zu erringen. Zunächst ging es gegen die inneren Feinde. Nach dem Sturz der Gironde brach in vielen Landesteilen eine Rebellion gegen den Konvent aus. Mehrere girondistische Abgeordnete, denen es gelungen war, aus dem Hausarrest zu entweichen, beriefen am 13. Juni eine Versammlung in Caen in der Normandie ein und erließen einen Aufruf gegen die Herrschaft der Bergpartei. Dieser Aufstand gegen die Zentralisierungsbestrebungen der Jakobiner umfasste zwar zeitweise zwei Drittel des Landes, besaß jedoch keine fähige Leitung und kein einheitliches Programm. Die Girondisten, die diese Rebellion entfesselt hatten, entwickelten sich zu Konterrevolutionären, die mit Aristokraten kooperierten, um die Tyrannei der Hauptstadt zu brechen. Außer Marseille, Bordeaux und Lyon, wo es schon im Mai zu Gewalttaten gegen die Jakobiner gekommen war, waren Toulouse, Toulon, Grenoble, Limoges und Caen die Zentren des Aufstandes. Die föderalistische Revolte scheiterte auch, weil die rasch eingeleiteten politischen Maßnahmen des Jakobinerkonvents die Volksmassen davon abhielten, sich den Aufständischen anzuschließen. Die Bauern wurden durch ihre endgültige Emanzipation zufriedengestellt und waren daher bereit, für ihr eigenes, soeben den Aristokraten abgeknöpftes Ackerland zu kämpfen. Notstandsmaßnahmen des Jakobinerkonvents zeigten bald ihre Wirkung. In der Normandie brach die Revolte schon Mitte Juli 1793 zusammen. Marseille wurde Ende August, Bordeaux Mitte September zurückgewonnen. Lyon fiel nach erbitterten und blutigen Kämpfen am 9. Oktober in jakobinische Hand zurück. Und in Toulon, wo die Engländer im August gelandet waren, um den konterrevolutionären Aufstand zu unterstützen und um einen Brückenkopf zu errichten, gelang es Mitte Dezember, die Stadt wieder zu erobern. Dabei machte sich ein kühner Artillerieleutnant mit Namen Napoleon Bonaparte einen Namen. Am 13. Juli 1793 wird Marat, der Liebling der Massen, von Charlotte Corday ermordet. Dieses 25-jährige Mädchen aus Caen hatte zu viel Plutarch gelesen. Sie glaubte, einen Tyrannen zu töten, aber sie schuf einen Mythos. 1789 mochte es scheinen, als sei Jean-Paul Marat eine gescheiterte Existenz. Damals ist er 25 Jahre alt und hat sich mit allem, was er versuchte, nur Ärger eingehandelt. Im Fürstentum Neuchâtel, als Sohn eines zum Calvinismus übergetretenen italienischen Priesters geboren, hat es ihn immer weitergetrieben. Von Bordeaux nach Paris, von Paris nach London, wo er 10 Jahre bleibt und es als Arzt und Publizist zu einem gewissen gesellschaftlichen Ansehen bringt. Seine Rückkehr nach Paris 1776 trägt ihm nur vorübergehende Vorteile ein. 1784 wird er aus seinem Amt als Arzt der Leibgarde des Grafen von Artois entlassen und inzwischen hat er es sich auch mit der Fachwelt verdorben. Seine bemerkenswert unwissenschaftlichen Ansichten auf den Gebieten der Wärmelehre und der Elektrizität werden nicht ernst genommen. Krank und verschuldet muss er vegetieren. Weder seine Reisen noch seine Lektüre noch seine schriftstellerischen Arbeiten haben ihm zu einer Karriere verholfen. Aber in der Revolution findet er für dieses angesammelte geistige Kapital unbegrenzte Investitionsmöglichkeiten. In 4 Jahren ist er wirklich geworden, was er als Titel über seine Zeitung geschrieben hat, L'ami du peuple, der Freund des Volkes. Das ist nicht sonderlich überraschend, wenn man bedenkt, dass er die Flucht des Königs und den Abfall Lafayettes, der sich zu den Österreichern geflüchtet hatte, warnend in seiner Zeitung angekündigt hat. Seine Wachsamkeit hat ihm den Ruf eines übertrieben scharfen, aber unentbehrlichen Zensors eingetragen. Dank dieser Beliebtheit beim Volk bringt er es trotz der Abneigung vieler Abgeordneter der Bergpartei und trotz des Schweigens Robespierres zum Mitglied des Nationalkonvents. Er war ein Außenseiter. Und vielleicht rankt sich dank Charlotte Corday, die hocherhobenen Hauptes unter der Guillotine starb, nach seinem Tod ein Mythos um Marat. Schon Ende Juli findet ein großes Fest der Staatsbürger statt. Dem Herzen des unbestechlichen Marat wird ein Altar errichtet. Heimtückisch ermordet hat die Schlange aus Caen den geliebten Freund des Volkes, den Bürger Marat. Der Bürger Marat war aber auch ein wenig leichtsinnig. Wie kann er eine wildfremde Frau ins Bad lassen, wenn er nackt und wehrlos in der Wanne liegt? Marat hatte immer ein Ohr für die Nöte des Volkes, Tag und Nacht. Vor allem in der Nacht. Ein rechter Schürzenjäger soll der Bürger Marat gewesen sein. Kein Rock schien vor ihm sicher. Du redest, wie du es nicht besser verstehst. Wer hat uns die Flucht des Königs prophezeit, wenn nicht Marat? Wer hat den Verrat des Aristokratenknechts Lafayette vorausgesehen? Wer hat am 3. Juni die Sturmglocke geläutet und die Sans-Culotten zum Angriff auf den Konvent geführt und die verhassten Girondisten vertrieben? Marat! Marat! Immer wieder Marat! Die Revolution hat ihr Herz verloren. Das haben seine Freunde ja prächtig konserviert und auf einen Altar gebettet. Welche Gotteslästerung! Du solltest dich allmählich vom Einfluss der Spione des Papstes lösen, Cherie. Die Kirche ist tot. Es lebe die Vernunft. Und die Vernunft sagt mir, dass wir uns nächsten Montag trauen lassen. Und zwar von Pater Pierre. Mhm. Der ist zwar Priester, aber deshalb noch lange kein Spion des Papstes. Ein echter Revolutionär braucht diesen Firlefanz nicht. Aber ich brauche diesen Firlefanz, wie du ihn zu nennen beliebst. Wenn wir auch künftig das Lager in dieser schäbigen Behausung teilen sollen, dann nur mit dem Segen der Kirche. Ja, gut. Aber meine Kameraden von der Kommune dürfen davon nichts erfahren, ne? Sonst bin ich bei denen unten durch. Sei beruhigt. Sie werden nichts mitbekommen. Ich bin ja auch eine brave Revolutionärin. Nur ein bisschen altmodischer als du. Der Wohlfahrtsausschuss, der bis dahin den anderen Ausschüssen des Konvents gleichgestellt war, wurde nach dem Tod Marats als Revolutionsregierung konstituiert. Unter Robespierres Führung gelang es, die existenzbedrohende Krise zu meistern. Robespierre war von Argwohn gegen alle erfüllt, die aus der Revolution egoistische Vorteile zu schlagen suchten. Dieser entschlossene und selbstlose Mann, der im Tugendideal der Antike das höchste Ziel menschlichen Strebens erblickte, wurde von seinen Freunden der Unbestechliche genannt. Wer aber war er wirklich? Woher kam er? Als er im Mai 1789 nach Versailles kommt, ist dieser kleine Mann mit den zarten Zügen und der sorgfältig gewählten Kleidung nichts weiter als ein unbegüterter, namenloser Anwalt aus der Provinz. Mit 6 Jahren war er weise, und statt des Vaters verhalfen ihm Stipendien zum Studium am berühmten Pariser Collège Louis le Grand und zur Ausbildung als Jurist, wie das schon in der Familientradition lag. Aus diesen glänzend absolvierten, aber in Armut verbrachten Studienjahren ist ihm eine Art Stipendienkomplex geblieben, ein Misstrauen gegen jeden sorglosen Wohlstand. Seinen Erfolg bei der Wahl verdankt er nur den unteren Schichten des dritten Standes, die ihn einem von den Honoratioren der Stadt Arras geförderten Konkurrenten vorziehen. Seine ersten Auftritte vor der verfassunggebenden Versammlung haben wenig Erfolg im Parlament, finden aber ein umso größeres Echo in der Presse und in den Clubs. Er allein stimmt gegen die Verkündigung des Kriegsrechts, weil er um den Zustand der Armee wusste. Er allein kämpft gegen die Diskriminierung der Passivbürger und der Farbigen auf den Antillen. Fast als einziger weigert er sich, das Recht des Volkes auf das Einbringen von Petitionen bei der Versammlung einzuschränken. Denn er gehört zu den wenigen, die von Anfang an begriffen haben, dass die Kraft der Revolution im Bündnis zwischen Bürgertum und Volk liegt. Seine Einzelgängerrolle in der Versammlung, sein Hass und der Spott, den er dort erntet, heben sein Ansehen in Paris. Der gewählte Abgeordnete von Arras wird zum Führer der revolutionären Stadt Paris. Am 2. Juni zwingt ihn der plötzliche Tod Marats, in die Regierungsverantwortung einzutreten. Er hat gegenüber seinen Kollegen im Wohlfahrtsausschuss keinerlei rechtliche Vorrangstellung, aber man erkennt ihm eine moralische Autorität zu, die er seiner Vergangenheit als aufrechter Mann der Opposition und seiner Kompromisslosigkeit verdankt. Sein Genie und, das schließt sich nicht aus, seine kleinliche Genauigkeit kommen ihm gleichermaßen zustatten. Er ist alles andere als ein Doktrinär, er ist ein ungewöhnlich geschickter Taktiker, ein Politiker, der den richtigen Augenblick abzuwarten und zu nutzen, das sinnvoll Mögliche vom Abenteuerlichen zu unterscheiden und der Meinung in Volk und Parlament zu folgen weiß, ohne sich von ihr hilflos mitreißen zu lassen. Seine ständige Wachsamkeit schafft Unruhe. Dieses unaufhörliche Anprangern anderer ist ganz dazu angetan, dem revolutionär gesonnenen Volk zu gefallen, das darin eine Bestätigung seiner eigenen Befürchtungen zu erkennen meint. Und doch lässt sich diese realistische und auf den konkreten Erfolg bedachte Führerpersönlichkeit ebenso wie Saint-Just mehr und mehr von der Utopie betören. Ganz gleich, ob sie revolutionäre Institutionen wirklich erschaffen oder wie Saint-Just von einer Welt der Brüderlichkeit träumen, immer stoßen sie auf die Wirklichkeit von Kapitalismus und Krämergeist. Woher kommt das Übel? Von den Bürgern, schreibt Robespierre am Vorabend des 2. Juni. Ein Satz, über den man getrost auch heute noch nachdenken kann. Am 10. August 1793, dem Jahrestag des Sturzes der Monarchie, fand auf dem Pariser Marsfeld eine Massenversammlung statt, zu der viele Departements Abordnungen entsandt hatten. Robespierre hielt eine flammende Rede und rief wieder einmal zur Rettung der Revolution auf. Dazu war eine allgemeine Volksbewaffnung unerlässlich, was auch der revolutionären Mentalität der Sans-Culotten entsprach. Am 23. August beschloss der Konvent auf Vorschlag des Wohlfahrtsausschusses die Levée en masse, das Volksaufgebot, das alle wehrfähigen, ledigen Männer und kinderlosen Witwer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zum Kriegsdienst mobilisierte. Sie hatten sich in den Hauptorten der Distrikte zu versammeln, wo sie in Kampfbataillone eingeteilt wurden. Solange die Feinde auf französischem Boden standen, durften alle Franzosen für die Armeebedürfnisse in Anspruch genommen werden. Die öffentlichen Gebäude sollten in Kasernen oder Rüstungswerkstätten verwandelt werden. Die von allen Seiten belagerte Republik wurde zu einem riesigen Feldlager. Die erste Aushebung erbrachte ein Heer von 500.000 Mann. Das Massenaufgebot veränderte nicht nur die Struktur der Armee, sondern machte auch staatliche Wirtschaftslenkung unerlässlich. Die Revolutionsregierung erkannte, dass sie die gesamte Wirtschaft auf die Kriegsbedürfnisse umstellen musste, um das Volksheer zu bewaffnen, auszurüsten und zu verpflegen. Der Staat musste ein Produktions- und Versorgungssystem errichten und zum wichtigsten Arbeitgeber werden. Die Bedürfnisse der nationalen Verteidigung machten kompromisslose Zwangsmaßnahmen erforderlich. Es war jedoch nicht nur die Bedrohung durch den Bürgerkrieg und die militärische Einkreisung Frankreichs, die den Wohlfahrtsausschuss zwang, die in der Verfassung festgesetzte Demokratie in eine revolutionäre Diktatur zu verwandeln. Auch die in den Schlachten der Revolution gereiften und vom Hunger zur Verzweiflung getriebenen Pariser Volksmassen drängten die Jakobinerregierung zur energischen Unterdrückung der Konterrevolution und forderten, den Terror auf die Tagesordnung zu setzen. Am 5. September kam es wieder zu einer Journée Révolutionnaire. Der Sturm auf den Konvent ging diesmal von den Arbeitern aus, die ihren Lohn in entwertetem Papiergeld ausgezahlt erhielten und keine andere Einkommensquelle besaßen. Tausende Demonstranten aus den Elendsvierteln, die nach Brot riefen und den Schiebern und Spekulanten den Tod wünschten, marschierten zu den Tuilerien und besetzten den Sitzungssaal des Konvents. Der Konvent aber blieb standhaft. Die Sans-Culotten setzten sich mit ihren extremen Forderungen, also Aufhebung der Wirtschaftsfreiheit, Festsetzung von Höchstpreisen bei den Nahrungsmitteln, nicht durch. Trotzdem musste reagiert werden. Um der inneren und äußeren Gegenrevolution den Garaus zu machen, war der Konvent auf die tatkräftige Unterstützung der Volksmassen angewiesen und musste zu Zwangs- und Gewaltmaßnahmen greifen. Am 17. September 1793 gab er schließlich dem Drängen der Sans-Culotten nach. Das Gesetz über die Verdächtigen setzte den Terror auf die Tagesordnung. Die Kategorie der Verdächtigen war sehr weit gefasst, um jeden Revolutionsgegner treffen zu können. Es waren alle, die sich durch ihr Verhalten oder ihre Ansichten als Feinde der Freiheit erwiesen, alle suspendierten Staatsbeamten, alle Verwandten von Emigranten, alle, die sich nicht über die Erfüllung ihrer Bürgerpflichten und ihrer Existenzmittel ausweisen konnten. Die örtlichen Revolutionskomitees sollten die Bürger überwachen, ihre politische Haltung überprüfen und Listen der Verdächtigen anlegen. Damit war dem Denunziantentum Tür und Tor geöffnet. Die Verschärfung der Justiz machte die Erweiterung des Revolutionstribunals notwendig. Seit September umfasste es 4 Abteilungen mit insgesamt 19 Richtern und 60 Geschworenen. Hatte der Gerichtshof im ersten halben Jahr seiner Tätigkeit von 260 Angeklagten 66 zum Tode verurteilt, So wurden im letzten Vierteljahr 1793 von 395 Angeklagten 177 auf die Guillotine geschickt. Die Anzahl der Gefangenen in den Pariser Kerkern verdreifachte sich und erreichte Ende 1793 über 4.500 Personen. Die harten Maßnahmen griffen auch an der Front. Die Scharen des Massenaufgebots wurden von den jungen Revolutionsgeneralen in geordnete und wohlgerüstete Armeen verwandelt. Die Arbeiter, Handwerker und Bauern, deren eigenes Interesse an den Sieg der Revolution gebunden war, überwanden die militärisch-technische Überlegenheit der gegen Frankreich ausgesandten Söldnerarmeen. Sie wandten die neue Tirailleur-Taktik an, bei der der einzelne Soldat nicht mehr in geschlossenen und starren Formationen kämpfte, sondern in zerstreuten Schützenketten den Feind angriff. Dies ermöglichte den Soldaten, sich schneller fortzubewegen und flexibler anzugreifen. Am 8. September 1793 besiegten die Truppen General Houchards bei Hondschote unweit der belgischen Küste die englische Armee, die vom Herzog von York befehligt wurde. Houchard unterließ es jedoch, den Feind zu verfolgen, und unterlag kurz darauf in einem anderen Gefecht. Der Konvent, ewig misstrauisch, witterte Verrat. Der General wurde nach Paris zurückbeordert, zum Tode verurteilt und guillotiniert. Der Wohlfahrtsausschuss besetzte die Kommandostellen der drei Hauptarmeen, die an der Nordgrenze kämpften, mit jungen Befehlshabern, die ihre Karriere der Revolution verdankten und eine Offensivtaktik verfolgten. Die erfolgreiche Politik der nationalen Verteidigung ermöglichte dem Wohlfahrtsausschuss, seine Vorrangstellung zu bekräftigen. Am 10. Oktober 1793 erklärte der Konvent auf Antrag Saint-Justs die Regierung Frankreichs als revolutionär bis zum Frieden. Damit waren die Diktatur und die sie begleitenden Gewaltmaßnahmen legalisiert. Das demokratische Prinzip der Wahl, das die Jakobinerverfassung vom Juni 1793 charakterisiert hatte, war außer Kraft gesetzt. Nunmehr begann die Abrechnung mit Konterrevolutionären und Gegnern der Bergpartei. Die ehemalige Königin Marie-Antoinette, von den Richtern Witwe Capet genannt, wurde nach zweitägigem Prozess am 16. Oktober hingerichtet, wegen des Komplotts mit den Feinden Frankreichs. Sie bewies Würde, auch im Angesicht des Todes. Als sie dem Scharfrichter versehentlich auf den Fuß trat, entschuldigte sie sich höflich, bevor sie ihren Kopf unter die Guillotine legte. Ihr folgten Ende Oktober 21 Führer der Gironde aufs Schafott. Andere prominente Opfer waren die Gräfin du Barry, die letzte Geliebte König Ludwig des 15. und der Herzog von Orléans, Philippe Égalité, der schon seit dem 6. April im Kerker saß, weil man ihm das Überlaufen seines Sohnes zu den Österreichern zum Vorwurf machte. In der Provinz hing die Intensität des Terrors vom Ausmaß der Konterrevolution und von der Haltung der bevollmächtigten Konventskommissäre ab. Am 9. Oktober 1793 kapitulierte das aufrührerische Lyon. Der Konvent befahl die Zerstörung der Stadt. Während Couthon, der zunächst dorthin entsandt wurde, diese Anweisung nur symbolisch befolgte, führten Collot d'Herbois und Fouché, der unter Napoleon als Polizeichef eine blutrünstige Karriere machen sollte, ein Schreckensregiment ein. Etwa 1.700 Bürger, die vom lokalen Revolutionstribunal verurteilt worden waren, wurden, weil nun auch die Guillotine zu langsam arbeitete, massenweise durch Kanonen niederkartätscht. Nach dem Zusammenbruch des Aufstandes in der Vendée wurden auch in der Stadt Angers über 600 Personen Opfer der Kartätschen. Der Abgeordnete Carrier, der als Beauftragter des Konvents nach Nantes entsandt wurde, ließ im Dezember 1793 und im Januar 1794 über 2000 Untersuchungshäftlinge ohne Prozess und ohne Urteil in der Loire ertränken. Der Terror wurde immer grausamer. Die Revolution begann, ihre Kinder zu fressen. In Toulon wurden nach der Wiedereroberung über 300 Todesurteile vollstreckt. Auch in Marseille, Bordeaux, Rennes und Arras gingen die Exekutionen in die Hunderte. Im Elsass fungierte der ins Land der Freiheit geflüchtete deutsche Jakobiner Eulogius Schneider von Oktober bis Dezember 1793 als öffentlicher Ankläger. Mit einer fahrbaren Guillotine bereisten er und das lokale Revolutionstribunal 6 Wochen lang die Kleinstädte und Dörfer, um Revolutionsfeinde zur Rechenschaft zu ziehen. Von den 611 Angeklagten, denen er den Prozess machte, wurden 29 hingerichtet. Saint-Just und der Abgeordnete Lebas, die als Vertreter des Konvents ins deutschsprachige Elsass geschickt wurden, um die nationale Verteidigungsbereitschaft zu stärken, hielten ausnahmslos alle Ausländer, auch erprobte Revolutionäre wie Schneider, für Spione und Agenten der feindlichen Mächte. Sie ließen den deutschen Jakobiner verhaften und nach Paris transportieren, um ihn dort vor das Revolutionstribunal zu stellen. Eulogius Schneider starb unter der Guillotine. Die Trauer darüber hielt sich vor allem im Elsass in Grenzen. Nicht nur gegen die in Frankreich lebenden Fremden wuchs im Herbst 1793 das Misstrauen der Herrschenden, sondern auch gegen den konstitutionellen Klerus. Denn viele der Priester, die auf die Verfassung geschworen hatten, neigten der verfemten Gironde zu. Seit dem Erscheinen der Sans-Culottes in der politischen Arena gewannen die antiklerikale Strömung und der weltliche Revolutionskult an Boden. Einige Pariser Sektionen griffen die katholische Kirche als Bollwerk des Aberglaubens und des Fanatismus an. In den nächsten Wochen verbreitete sich die Entchristlichungskampagne wie ein Lauffeuer. Am 7. November erschien der Pariser Bischof Gobel im Konvent, legte seine Priesterwürde nieder und setzte eine Jakobinermütze auf. Auf Anregung des Gemeindeprokurators Chaumette wurde die Kathedrale Notre-Dame ein Tempel der Vernunft, wo beim Einweihungsfest am 10. November eine Schauspielerin die Freiheitsgöttin darstellte. Die Kommune ordnete die Schließung aller Pariser Kirchen an. Sie sollten zu Armenhäusern oder Schulen umfunktioniert werden. In Reims, Straßburg und anderen Orten zerstörten antiklerikale Mitglieder der sogenannten Inneren Revolutionsarmee gotische Skulpturen und Heiligenbilder. Kirchenglocken wurden eingeschmolzen, um Kanonen daraus zu gießen. Obwohl Robespierre nicht viel für die katholische Religion übrig hatte, hielt er die Exzesse der Entchristlichungskampagne für einen politischen Fehler. Ihm und seinen Freunden war nicht daran gelegen, das in religiösen Kategorien denkende Bauern- und Kleinbürgertum zu brüskieren und von der Revolution abzustoßen. Auf Vorschlag Robespierres untersagte der Konvent Anfang Dezember 1793 die antireligiösen Zwangsmaßnahmen und erneuerte den Grundsatz der Glaubensfreiheit. Am 5. Oktober 1793 beschloss der Konvent auf Anregung des Abgeordneten Romm die Abschaffung der christlichen Zeitrechnung und die Einführung eines republikanischen Kalenders. Als Beginn der neuen Ära wurde rückwirkend die Begründung der Republik am 22. September 1792 festgesetzt, weil dieses Datum den wahren Wendepunkt der Menschheitsgeschichte markiere. Den 12 Monaten zu je 30 Tagen gab der poetisch angehauchte Fabre d'Églantine Namen, die durch Naturerscheinungen charakterisiert waren. Vendémiaire, Brumière, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose, Germinal, Floréal, Plérial, Messidor, Thermidor, Fructidor. Ach ja, die große Revolution hat so manche Blüte getrieben. Die militärischen Siege erlaubten dem Konvent, am 4. Dezember der Republik eine diktatorische Verfassung zu geben und das Grundgesetz der Revolutionsregierung zu erlassen. Es verstärkte die Zentralisierung der Verwaltung, beschnitt die Kompetenzen der Kommunen, unterstellte alle gewählten Behörden dem Wohlfahrtsausschuss und untersagte für die Kriegsdauer die Abhaltung von Wahlen. Die Guillotine stand nicht mehr still. Danton, der berühmte Danton, für seine theatralisch donnernden Reden immer wieder von seinen Anhängern umjubelt, wurde angeklagt und hingerichtet. Er stand in Opposition zu Robespierre und Saint-Just. Der frühere Erzbischof von Paris, Gobel, betrat das Blutgerüst. Auch vor Sippenhaft wurde nicht zurückgeschreckt. Frauen von verurteilten Konterrevolutionären wurden ebenfalls hingerichtet. Genaue Berechnungen haben ergeben, dass von der Errichtung des Revolutionstribunals im März 1793 bis zum August 1794 nach dem Sturz der Jakobinerherrschaft in ganz Frankreich 16.594 Menschen aus politischen Gründen zum Tode verurteilt und guillotiniert wurden. Dazu kommen noch etwa 20.000 Opfer, die bei Massenerschießungen und Massenertränkungen durch Selbstmord sowie durch Entbehrungen und Krankheiten in den Kerkern umkamen. Das Terrorgesetz vom 10. Juni 1794 ermutigte das Denunziantentum, schaffte die Voruntersuchung der Angeklagten, ihre Verteidigung und die Einvernahme von Zeugen ab, fasste den Begriff des Volksfeindes überaus weit und führte einen verschwommenen moralischen Schuldbeweis ein. Wurde der Angeklagte für schuldig befunden, so musste das Revolutionstribunal die Todesstrafe verhängen. Als Ergebnis dieser Verschärfungen fielen, wie der öffentliche Ankläger Fouquier Tinville zynisch sagte, die Köpfe wie Dachziegel. Seiner übrigens auch, etwas später. In den letzten 7 Wochen der Jakobinerherrschaft fanden in Paris 1.376 Hinrichtungen statt, während es dort vom März 1793 bis zum Terrorgesetz im Ganzen 1.251 Enthauptungen gegeben hatte. Am 26. Juni 1794 errang die von den Generalen Jourdan, Kléber und Marceau befehligte Nordarmee bei Fleurus in Belgien einen entscheidenden Sieg über die Österreicher. Die zeitweise zurückgedrängte und in ihrem Profitstreben eingeschränkte Großbourgeoisie betrachtete nach diesem militärischen Triumph nicht nur die Wirtschaftskontrollen und die Eingriffe ins Eigentumsrecht, sondern auch die terroristische Repression und damit die Diktatur der Jakobiner als überflüssig. Sie wünschte die Rückkehr zu einem liberalen Regime, das völlige Handels- und Produktionsfreiheit garantierte. Auch die Volksbewegung begann, sich von den Jakobinern abzuwenden. Die unzufriedenen und enttäuschten Sans-Culotten, die in allen Schlachten der Revolution gekämpft und gelitten hatten, verfielen in Apathie und Gleichgültigkeit. Ihr revolutionäres Feuer war erloschen. Damit verloren die Jakobiner die entscheidende Stütze. Da die Österreicher ganz Belgien räumten, stießen die französischen Truppen im Juli 1794 bis zur deutschen Grenze vor. Damit stellte sich die Frage, ob die Regierung von der Konzeption der nationalen Verteidigung zu einem Eroberungskrieg übergehen sollte. Dies widersprach dem Konventsbeschluss vom 13. April 1793, sich nicht in Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Robespierre fand aus dem Dilemma keinen Ausweg. Er erschien 4 Wochen lang weder im Wohlfahrtsausschuss noch im Konvent und gab damit seinen persönlichen und politischen Gegnern die Möglichkeit, eine Verschwörung zu seinem Sturz anzuzetteln. Im Jakobinerclub deutete der tugendhafte Dunkel an, dass man die Volksfeinde vernichten müsse, deren Hände voller Blut unschuldiger Opfer seien. Da fühlte sich fast jeder angesprochen, der politisch aktiv war. Vor allem die nach Paris zurückberufenen Volksvertreter wie Fouché, Barras, Fréron, Carrier und Taillin, die in den Provinzen terroristische Exzesse begangen hatten. Zu Recht fühlten sie sich bedroht und mussten damit rechnen, vor ein Revolutionstribunal gestellt und hingerichtet zu werden. Sie setzten sich heimlich mit Konventsabgeordneten in Verbindung, die die Diktatur des Wohlfahrtsausschusses immer nur als Notbehelf angesehen hatten. Als sich die Mehrheit des Sicherheitsausschusses in die Verschwörung gegen das Triumvirat Robespierre, Saint-Just und Couthon einreihte, war das Schicksal der Jakobinerdiktatur besiegelt. Am 26. Juli 1794 hält Maximilien Robespierre im Konvent eine Rede, in der er für die Aufrechterhaltung des Terrors plädiert und die Verschwörer gegen die Freiheit zu vernichten verspricht, aber keine Namen nennt. Am nächsten Tag ergreift Saint-Just gegen 12 Uhr im Konvent das Wort, wird aber niedergeschrien. Ein Tumult entsteht. Robespierre, Saint-Just und Couthon werden unter Anklage gestellt. Die Versammlung stimmt zu, hysterisch vor Angst, auch sie könne der tödliche Bannstrahl des schrecklichen Triumvirats treffen. Augustin Robespierre, der 6 Jahre jüngere Bruder von Maximilien, und der Abgeordnete Lebas solidarisieren sich mit den Angeklagten. Saint-Just ruft aus, die Republik ist verloren, die Schurken triumphieren. Die Gefangenen werden zum Sicherheitsausschuss abgeführt. Der letzte Akt spielt auf dem Gräveplatz vor dem Rathaus. Die Kommune hat sofort beim Eintreffen der Hiobsbotschaft die Sturmglocken läuten lassen und die Sektionen für den Spätnachmittag zu den Waffen gerufen. Die in verschiedene Pariser Gefängnisse geschafften Männer sind bald befreit, aber sie zögern, sich zum Rathaus zu begeben. Couthon trifft als letzter erst gegen 1 Uhr früh ein. Kostbare Zeit vergeht. Die Männer sind unentschlossen und mutlos. Sie wissen, wie man im Parlament vorgeht, aber nicht, wie man einen Aufstand leitet. Außerdem ist dem Aufruf an die Sektionen kein Erfolg beschieden. Nur 16 von 48 Sektionen haben überhaupt Bewaffnete geschickt. Ein starker Platzregen hat die meisten davon abgehalten, in dieser Nacht ihr Haus zu verlassen. Tja, so profan kann Geschichte sein. Der Konvent dagegen handelt. Barras erhält den Befehl über die Streitkräfte und stellt aus den Kontingenten von West-Paris und der Stadt Mitte eine kleine Armee zusammen. Unterdessen lösen sich die Truppen, die das Rathaus verteidigen, nach und nach auf. Gegen 2 Uhr früh dringen die Vorausabteilungen von Barras in das Gebäude ein. Augustin Robespierre springt aus dem Fenster, Lebas nimmt sich mit einem Pistolenschuss das Leben. Maximilien Robespierre will sich ebenfalls erschießen, verletzt sich aber nur schwer am Unterkiefer. Am nächsten Tag wird er mit einer Trage zum Schafott gebracht und hingerichtet. Mit ihm sterben 21 seiner Freunde ohne Verhandlung und ohne Urteil. Die Arbeiter, die noch am Abend zuvor bereit schienen, die führenden Jakobiner mit ihrem Leben zu verteidigen, rührten keine Hand. Endlich! Der Tyrann ist tot. Das kommt mir so bekannt vor. Hast du das nach der Hinrichtung des Königs nicht auch gesagt? Du verstehst gar nichts. Robespierre und seine Komplizen haben ein Terrorregime errichtet. Niemand mehr war seines Lebens sicher. Joseph, ich will dir mal was sagen. Ich habe die Nase voll von der Revolution und den ewigen Demonstrationen. Ich will, dass du wieder in deinem Beruf als Kutscher arbeitest. Schließlich sind wir bald zu dritt und von der Revolution allein können wir nicht satt werden. Ja, du hast ja recht, Isabelle. Auch ich bin müde geworden. Keine Kämpfe mehr. Schluss mit dem Terror. Es wird Zeit, dass das Leben wieder seinen normalen Lauf nimmt. Morgen gehst du zu Monsieur Leblanc und bewirbst dich. Der Mann hat ein Vermögen mit der Ausrüstung der Armee gemacht. Der kann so jemanden wie dich gebrauchen. Ein Schieber. Ein Kriegsgewinnler. Und was sage ich meinen Brüdern von der Kommune? Sag ihnen, sie müssen die Revolution ohne dich weiterführen. Deine Frau und dein Kind brauchen dich. Manchmal zweifle ich daran, ob das bürgerliche Denken je aus deinem Kopf verschwunden ist. Es fehlt dir einfach die revolutionäre Gesinnung. Du wirst jetzt arbeiten und dich um dein Kind kümmern, Joseph Lambert. Das schwöre ich dir bei der heiligen Jungfrau von Notre Dame. Die Religion ist abgeschafft. Vielleicht bei deinen Saufbrüdern in der Kommune, aber nicht in unserer Familie. Hüte dich, Joseph, noch einmal die heilige Jungfrau zu verunglimpfen. Ja, ist ja gut. Reg dich nicht auf. Morgen stehe ich bei Monsieur im Vorzimmer, mache meinen Kratzfuß und es soll alles so geschehen, wie du es wünschst. Ah, endlich wirst du vernünftig. Bevor ich es vergesse, Joseph, wir brauchen noch Holz für den Ofen. Ich gehe ja schon. Der Nationalkonvent überlebt Robespierre um 1¼ Jahre. Äußerlich hat sich nichts geändert. Die Versammlung ist die gleiche, der Kampf gegen das Europa der Könige und Demokraten ist der gleiche. Und doch ist alles anders geworden. Paris tanzt, Paris singt, Paris atmet eine neue Luft. Viele Monate lang bemüht sich der Nationalkonvent, gegen alle Schwierigkeiten und trotz aller Rückschläge sein Ideal zu verwirklichen. Die Regierung der Notabeln, der Honoratioren. Der Konvent ändert die Zusammensetzung des Wohlfahrtsausschusses und beseitigt dessen Vormachtstellung, säubert die Revolutionskomitees von Sansculotten und löst die Pariser Kommune auf. Die Zwangswirtschaft, die die Krise von 1793 bewältigt hatte, wird liquidiert, weil sie einem liberalen, auf Gewinn ausgerichteten Wirtschaftssystem im Wege steht. Die Liberalisierung der Wirtschaft hat die Vertiefung der Klassengegensätze zur Folge. Während das Elend und die Sterblichkeit in den armen Vierteln der Städte rapide ansteigt, tragen Heereslieferanten, Devisenschieber und Aufkäufer von Nationalgütern demonstrativen Luxus zur Schau. Sie feiern rauschende Feste und verhöhnen die spartanische Sittenstrenge, die zur Zeit des asketischen und tugendhaften Robespierre geherrscht hatte. Sprösslinge von Neureichen, die man die goldene Jugend nennt, und Banden von Stutzern, Muscadins, machen auf Jakobiner und Sansculotten Jagd. Der Pariser Jakobinerclub wird im November 1794 geschlossen. Einige Wochen später macht man auch dem öffentlichen Ankläger des Revolutionstribunals Fouquier-Tinville den Prozess. Er wird zusammen mit 14 Geschworenen des Tribunals guillotiniert. Die Royalisten wittern ihre Chance, rüsten zum Aufstand. Es gelingt ihnen, etwa 20.000 Mann zu mobilisieren. Um diese Gefahr zu bannen, setzt der Konvent einen Verteidigungsausschuss unter Barras ein und stellt 3 Schutzbataillone auf, die teilweise aus Jakobinern bestehen. Als die Royalisten am 5. Oktober 1795 gegen die Tuilerien anrücken, eröffnet der Befehlshaber der republikanischen Streitkräfte, der von Barras eingesetzte 26-jährige Artilleriehauptmann Napoleon Bonaparte, Kartätschenfeuer gegen die Royalisten. Der Aufstand bricht zusammen. Dieser Erfolg sowie der etwa gleichzeitig abgeschlossene Friedensschluss mit Spanien festigt die Herrschaft des neu gewählten Konvents, der am 22. August 1795 eine revidierte Verfassung verkündet. Die Großbourgeoisie wird in aller Form wieder in jene politischen Machtstellen eingesetzt, die sie während der Jakobinerherrschaft zeitweilig hatte räumen müssen. Das in den Menschenrechtserklärungen von 1789 und 1793 verankerte Widerstandsrecht verschwindet, ersatzlos. Ein zweistufiges Zensuswahlrecht hält die plebejischen Massen von der Mitsprache in politischen Angelegenheiten fern. Das Aus für die Sansculotten also. Aktivbürger sind nur diejenigen, die ein Einkommen im Wert von 200 Arbeitstagen nachweisen können. In der Mehrheit Großgrundbesitzer. Diese Wähler, deren Zahl in ganz Frankreich etwa 30.000 beträgt, ernennen die Abgeordneten. Der verwässerten Menschenrechtserklärung wird ein Katalog von Pflichten angehängt. Die Verfassung erklärt die Gewaltenteilung zum Fundament der staatlichen Ordnung. Die aus 750 Mitgliedern bestehende gesetzgebende Versammlung wird in 2 Kammern geteilt, den Rat der 500 und den Rat der Alten. Diese beiden Körperschaften sollen jährlich zu 1/3 neu gewählt werden. Die vom Rat der Alten ernannte Exekutive besteht aus einem 5-köpfigen Direktorium, das seinerseits die Minister bestimmt. Jährlich soll einer der Direktoren ausscheiden und ein neuer an seine Stelle treten. Um zu verhindern, dass in der neuen Versammlung die Royalisten eine Mehrheit bekommen, bestimmt der Konvent, dass 2/3 der neuen Volksvertreter aus den eigenen Reihen kommen müssen. Die Direktoren wandelten den Verteidigungskrieg, den der jakobinische Große Wohlfahrtsausschuss zur Sicherung der revolutionären Errungenschaften geführt und gewonnen hatte, in einen Angriffskrieg um. Das linksrheinische Gebiet mit Ausnahme von Mainz befand sich schon seit Ende 1794 in französischem Besitz. Am 1. Oktober 1795 wurde Belgien von Frankreich annektiert. Da die Vertreter der ökonomischen Interessen nunmehr direkt oder indirekt an der Macht teilnahmen, dienten die Expansionsbestrebungen vor allem dem wirtschaftlichen Kraftzuwachs der neuen Plutokratie. Den eroberten Gebieten wurden schwere Kontributionen auferlegt und ihre Reichtümer entzogen, um die leeren französischen Staatskassen aufzufüllen und um einen Teil des Raubes in die Taschen der Machthaber und ihrer Gehilfen zu leiten. Unter den niederen Rängen des Heeres gab es viele, die die Bevölkerung erpressten. Bestechliche Armeelieferanten und Kommissäre arbeiteten ganz offen in die eigene Tasche, hinterzogen öffentliche Gelder und betrogen die Bevölkerung der eroberten Länder. Die Entscheidung, innenpolitische Krisen außenpolitisch durch militärische Aggression zu überwinden, führte dazu, dass der Geist der Armee in alle Sphären des öffentlichen Lebens eindrang und das Direktorium sich in die Abhängigkeit von siegreichen Feldherren begab. 2 Heere unter den Generalen Jourdan und Moreau drangen in Deutschland vor, allerdings ohne entscheidende Erfolge zu erzielen. Das Kommando über die Italienarmee erhielt Napoleon Bonaparte, der kurz zuvor Josephine Beauharnais, die Witwe eines hingerichteten Generals und frühere Geliebte des Direktors Barras, geheiratet hatte. In seinem ersten Tagesbefehl forderte der Feldherr seine Soldaten offen zu Plünderungen in den fruchtbaren Ebenen Italiens auf. Seine Truppen eroberten Piemont, die Lombardei, die Toskana, Parma und Modena. Ende 1796 begründete er unter Beteiligung italienischer Jakobiner die Cispadanische Republik. Die großen Kriegsentschädigungen, die er den eroberten Provinzen auferlegte, verwendete er meist zu eigener Bereicherung und außerdem war Ehefrau Josephine ein Luxusweibchen. Einen Teil der in Gold und Silber eingehenden Kontributionen sandte er nach Paris, wo die Beute zur Erleichterung der drückenden Finanzlage Frankreichs beitrug. Als Bonapartes Truppen nach monatelanger Belagerung im Februar 1797 die wichtige österreichische Festung Mantua eroberten, schloss er mit dem Papst den Frieden von Tolentino und wandte sich nach Norden. Innerhalb weniger Wochen drang sein Heer bis in die Steiermark vor, so dass die Regierung von Kaiser Franz II. Gezwungen war, in Leoben einen schmählichen Frieden zu schließen, um die Besetzung Wiens zu vermeiden. Die Wahlen vom April 1797 in Frankreich führten zur Verstärkung der monarchistischen Rechten. Ihr gehörte auch der neue Direktor Barthélemy an, der an die Stelle des ausscheidenden Letourneur trat. Auf Drängen von Barras, der mit England zu einem Abkommen gelangen wollte, wurde der aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrte Abgeordnete Talleyrand, ein gerissener und erfahrener Politiker, zum Außenminister ernannt. Infolge der Wühlarbeit englischer und österreichischer Agenten, die von General Pichegru unterstützt wurden, wuchs wieder einmal die Gefahr eines royalistischen Umsturzes. Daraufhin entschlossen sich die Direktoren Barras, Rebel und La Revelliere zum Staatsstreich. Um die gegenrevolutionären Elemente auszuschalten, stellten sowohl die Befehlshaber der Rheinarmee Hoche als auch Bonaparte Truppen zur Verfügung. Der sogenannte Coup d'État vom 4. September 1797 verlief unblutig. Barthélemy und Pichegru wurden verhaftet. Carnot, der sich nicht an einem Staatsstreich gegen die gesetzmäßig zustande gekommene Parlamentsmehrheit beteiligen wollte, entkam ins Ausland. Die Wahlergebnisse vom April wurden für nichtig erklärt, 177 Abgeordnete verloren ihre Mandate. Der Staatsstreich rettete zwar das republikanische Regime, bedeutete aber, dass der Versuch, dem Direktorium eine konstitutionelle Basis zu geben, gescheitert war. Die Manipulation von Wahlergebnissen wurde zum Lebensprinzip der Regierung der Advokaten, der der häufigen Staatsstreichversuche nur noch mit Hilfe der Armee Herr werden konnte. Bis zu seinem unrühmlichen Ende lavierte das Direktorium zwischen Royalismus und Jakobinertum. Trotz einer Zwangsanleihe und einer Steuerreform war die Regierung nicht imstande, das Staatsbudget auszugleichen, weil die Korruption der Staatsbeamten und der überhandnehmende Einfluss von Spekulanten und betrügerischen Heereslieferanten alle Versuche zur Behebung der Wirtschaftskrise vereitelte. Der bequemste Ausweg war die Ausbeutung der Satellitenstaaten. Die Direktoren erblickten in den dortigen demokratischen Patrioten keine gleichberechtigten Partner, sondern lediglich Instrumente einer expansiven Außenpolitik. Anfang 1798 rückten französische Truppen in die Schweiz ein. Das Direktorium nutzte die Unzufriedenheit der Landbevölkerung in den von patrizischen Oligarchien beherrschten Kantonen der Eidgenossenschaft aus, um mit Hilfe bürgerlicher Revolutionsfreunde die Schweiz in eine helvetische Republik umzuwandeln. Der reiche Berner Staatsschatz wurde nach Paris gebracht und diente zur Finanzierung der ägyptischen Expedition Napoleons. Nach dem Frieden von Campo Formio blieb nur Großbritannien im Kriegszustand mit Frankreich. Da eine Landung in England undurchführbar schien, erklärte sich Napoleon Bonaparte bereit, an der Spitze einer Expedition nach Ägypten zu segeln, um Englands Vormachtstellung im Mittelmeer und in Indien zu erschüttern. Die französischen Kaufherren, die mehr am Handel mit dem Orient interessiert waren, hofften, Ägypten in eine wertvolle Kolonie zu verwandeln. Die Direktoren stellten für das Unternehmen Geld, Schiffe und Soldaten zur Verfügung, weil sie in der Popularität des siegreichen Generals eine Gefahr für die eigene Machtposition sahen. Im Mai 1798 lief das Expeditionskorps mit 350 Schiffen und 30.000 Mann aus, eroberte Malta und landete in Ägypten. Dort besiegte Bonapartes Heer in der Schlacht bei den Pyramiden die Truppen der Mamelucken. Doch der Sieg war nichts wert, denn wenige Tage später schnitt die Vernichtung der französischen Flotte durch den englischen Admiral Nelson das Expeditionskorps von Frankreich ab. Der ägyptische Feldzug bedeutete einen Wendepunkt in der Geschichte des revolutionären Frankreich, Er hatte nichts mehr mit dem nationalen Interesse zu tun, sondern war lediglich ein imperialistisches Abenteuer. Hatten die Franzosen in den annektierten Gebieten und den europäischen Satellitenstaaten die Bevölkerung trotz der Ausplünderungspolitik von vielen feudalen Übeln befreit, so erwies sich Napoleon in Ägypten als grausamer Eroberer und Militärdiktator, der keinerlei soziale Änderungen im Sinn hatte. Nachdem er eine Erhebung in Kairo mit erbarmungsloser Härte niedergeschlagen hatte, begab er sich an der Spitze seiner Armee nach Palästina, um durch Syrien und Kleinasien nach Konstantinopel vorzudringen. Dieser Feldzug scheiterte vor der Festung von Akko, das er trotz zweimonatiger Belagerung nicht erobern konnte, weil sie vom englischen Admiral Sidney Smith vom Meer her mit Waffen und Lebensmitteln versorgt wurde. Im Mai 1799 zog sich das durch Verluste und Krankheit dezimierte französische Heer wieder nach Ägypten zurück. Mittlerweile gingen die Früchte der napoleonischen Siege verloren. Die italienischen Satellitenrepubliken verschwanden, weil Österreich sich mit Russland verbündet hatte und die Franzosen an allen Fronten zurückgedrängt wurden. Die Direktoriumsherrschaft stand vor dem politischen Bankrott, weil sie nicht verstanden hatte, die militärischen Eroberungen zu bewahren, die republikanischen Institutionen dauerhaft zu verankern und die Wirtschaft zu sanieren. Im April 1799 wurde Sieyès ins Direktorium gewählt, der schon zu Beginn der Revolution die großbürgerlichen Interessen präzisiert hatte und nunmehr für eine Revision der Direktorialverfassung eintrat. Doch der Staatsstreich vom 18. Juni 1799 durchkreuzte seine Pläne. Es kam zu einem erneuten Linksruck. Die beiden Ratsversammlungen legten den Wohlhabenden eine gewaltige Zwangsanleihe auf. Sogar der Pariser Jakobinerclub wurde wieder eröffnet. Und schon wurden Stimmen laut, die forderten, die Staatsämter mit ehrlichen Republikanern zu besetzen und gegen Spekulanten und Royalisten Anklage zu erheben. Da gelangte Sieyès zur Einsicht, dass nur ein Militärdiktator Frankreich vor der permanenten Bedrohung durch linke und rechte Aufrührer retten konnte. Diese Meinung teilte auch Talleyrand, der das sinkende Schiff des Direktoriums verließ und als Außenminister zurücktrat. Der dritte Politiker, der erkannte, dass Frankreich einen starken Mann brauche, war der ehemalige Terrorist Fouché, der als neuer Polizeiminister fungierte. Diese drei Ex-Priester, Sieyès, Talleyrand und Fouché, versuchten einen fähigen und ruhmreichen Feldherrn zu finden, dem man die politische Macht zuschieben konnte, damit die wirtschaftlichen Kommandoposten umso fester in den Händen der Bourgeoisie, also des Kapitals, verblieben. Der erste General, an den sich Sieyès wandte, war General Joubert. Der zeigte sich bereitwillig, fiel aber in der Schlacht bei Novi. Bernadotte kam nicht in Frage, weil er der Republik nicht den Garaus machen wollte. Moreau zögerte und erbat Bedenkzeit. Inzwischen war die Kunde zu Napoleon Bonaparte nach Ägypten gelangt, dass in Frankreich infolge der Niederlagen Verwirrung und Zerrüttung herrsche und das Direktorium kopflos und beim Volk verhasst sei. Sein Entschluss war sofort gefasst. Er übergab das Oberkommando über die Expeditionsarmee General Kleber und segelte von Ägypten mit der festen Absicht ab, die Macht zu ergreifen. Am 8. Oktober erreichte er die französische Küste, 8 Tage später war er in Paris. Seine charismatische Persönlichkeit entfachte Begeisterung. Ein Großteil der Bevölkerung erwartete vom Eroberer Italiens und Ägyptens, dass er dem korrupten Regime ein Ende bereiten und Friede, Ruhe und Ordnung herstellen werde. Talleyrand machte Bonaparte mit Sieyès Plan bekannt, das Direktorium durch eine provisorische Exekutive von 3 Konsuln zu ersetzen, die eine neue Verfassung ausarbeiten sollte. Sieyès, der Napoleon unterschätzte, hoffte, dass der 30-jährige General sein williges Werkzeug sei und er selbst die Geschicke Frankreichs lenken werde. Fouché, wie immer instinktiv die Entwicklung vorausahnend, bot Napoleon seine Dienste als Polizeiminister an. Am 9. November kündigte Napoleon den Offizieren der Pariser Garnison an, es sei notwendig, die Soldaten in Alarmbereitschaft zu halten, um die Republik zu retten. Seine Freunde streuten das Gerücht von einem terroristischen Komplott aus und beantragten im Rat der Alten, Napoleon zum Befehlshaber der in Paris stationierten Truppen zu ernennen und die Sitzungen der beiden Räte außerhalb der Hauptstadt abzuhalten. Denn obwohl die Revolutionsbegeisterung der Sansculotten erloschen war, befürchteten die Verschwörer bei der Auflösung der beiden Ratsversammlungen einen Volksaufstand. Als am nächsten Tag mehrere Abgeordnete im Rat der 500 gegen die Verletzung der Verfassung protestierten und Widerstand zu leisten versuchten, drangen Grenadiere in den Sitzungssaal ein und brachten mit ihren Bajonetten die widerspenstigen Volksvertreter zur Raison. Am Abend des 10. November setzte der Rat der Alten das Direktorium ab. An seine Stelle trat ein aus drei Männern bestehendes Konsulat. Dieser Staatsstreich, der die gesetzgebenden Körperschaften zu ohnmächtigen und willenlosen Werkzeugen der Exekutive stutzte und alle Macht der autoritären Regierung übertrug, bedeutete die endgültige Erstickung des revolutionären Geistes. Nunmehr konnte die Militärdespotie ihren Anfang nehmen, vor der Robespierre in seiner letzten Rede so eindringlich gewarnt hatte. Am 13. Dezember 1799 proklamierte die provisorische Regierung die hastig ausgearbeitete Konsulatsverfassung, die keine Menschenrechtserklärung mehr enthielt. Der allmächtige erste Konsul Napoleon Bonaparte, der als Staatsoberhaupt nahezu unbeschränkte Vollmachten erhielt, ernannte alle Minister und alle Mitglieder des Staatsrats und besaß die Gesetzes- und Budgetinitiative. Napoleon botete die Mitverschwörer Sieyès und Ducos aus und ernannte als zweiten und dritten Konsul Männer, deren Fachgebiet die Justiz und Verwaltung waren, Cambaceres und Lebrun. Sie hatten keine politische, sondern nur beratende Kompetenzen. Die Verfassung sah zwar die Errichtung von drei Kammern, nämlich des Senats, des Tribunats und der gesetzgebenden Körperschaft vor, aber diese repräsentativen Elemente dienten lediglich als legitimierende Fassade. In einer Proklamation, die er gleichzeitig mit der Verfassung bekannt gab, erklärte Napoleon lakonisch und militärisch knapp: Bürger, die Revolution ruht fest auf den Grundsätzen, von denen sie ausging. Sie ist beendet. Oh, war das eine Pracht, eine Herrlichkeit! Ja. Wirklich ein erhabener Augenblick, als sich der Imperator in der Gegenwart des Papstes selbst die Krone aufsetzte. Und wie elegant die Damen gekleidet waren. Die Schwestern unseres hochwürdigen Kaisers, entzückend. Und erst Kaiserin Josephine. 10 Meter soll die Schleppe lang gewesen sein. Alles feinste Brüsseler Spitze. Ach, ein Traum. Frankreichs Größe und Herrlichkeit überstrahlte an diesem Tag alles. Sogar der Papst musste sein Haupt vor unserem Kaiser Napoleon beugen. Ich habe bereits angefragt, ob ich in die Dienste von Kaiserin Josephine treten kann. Ja? Ja, schließlich kann ich auf Referenzen der Königin verweisen. Ja, die Königin, ein trauriges Ende. Aber wenn du wieder bei Hofe dienen würdest, wäre das eine große Ehre für unsere Familie. Ihre Majestät geruht mir, in den nächsten Wochen eine Antwort zukommen zu lassen. Vielleicht könnte ich mich ja auch bei Hofe bewerben. Ja. Ein tüchtiger Kutscher, der sich mit der Etikette auskennt, wird allemal gesucht. Oh, das wäre ja herrlich. Alles so wie in den guten alten Zeiten. Ja, alles so wie damals in Versailles.